Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, herzlich willkommen. Heute ist der 5. Januar 2013, 5. Monat, bedeutet Regiomambe. Ich freue mich, dass viele von euch hierher gefunden haben. Es geht wieder darum, zu erfahren und einen Austausch zu haben über alles, was in den Regionen in Nordrhein-Westfalen passiert. Und auch ein paar Informationen für euch aus dem Landesverband, falls ihr die benötigt oder Fragen habt an den Vorstand, dann könnt ihr die ebenfalls an mich richten. Ja, ich habe jetzt am Anfang erstmal nicht ganz so viel, was ich euch sagen möchte. Ich möchte nur nochmal darauf hinweisen, auf den drogenpolitischen Vortrag, den der Andi aus Kreis Wesel für uns alle bereithält. Da ist auch der Link im Pad in Zeile 26. Und ebenfalls nochmal auf die Liquid Feedback Schulung hinweisen, die der Till Neuhaus macht. Das sind zwei Sachen, da hat der Landesverband Beauftragung für ausgesprochen. Das heißt, ihr könnt die kostenfrei abfragen. Alles, was ihr organisieren müsstet, ist an Raum und natürlich auch die Leute, die daran teilnehmen. So. Möchte sonst noch jemand vorab etwas jetzt sagen? Ansonsten würde ich direkt loslegen mit den Berichten aus den Regionen. Ja, lass uns einfach den Pet-Server wechseln. Das Pet scheint heute nicht allzu stabil zu sein. Das ist es irgendwie nie. Tja, hat er ein Ausweich-Pet jetzt eben zur Hand, was ein stabil Bergkreis, läuft? Nein, das läuft immer. Okay, also wenn du den Pet mal eben bereit aufmachen könntest, den Inhalt rüber kopieren, dann können wir ja gerne auch da arbeiten. Dann kopieren wir am Ende der Sitzung den ganzen Kram wieder zurück. Möchte sonst noch jemand was vorab jetzt sagen? Das zum gemeinsamen Malprogramm, da kann ich aber auch hinterher was sagen. Okay, gut. Dann würde ich vorschlagen, fangen wir einfach mal an mit dem Regierungsbezirk Arnsberg. Ist denn da jemand aus Bochum hier, der was zu berichten weiß? Das scheint zurzeit noch nicht der Fall zu sein. Also ich würde mich freuen, wenn in den Berichten kurz gesagt würde, wann die Stammtische stattfinden, wie oft, dann ob schon die Aufstellungsversammlung mit einem Ort und Termin schon geplant worden ist, wann so der nächste Termin und die Themen der nächsten Mitgliederversammlung sind, falls da eine ansteht und ihr darüber Auskunft ergeben könnt. Was so die letzten Projekte sind, die ihr abgeschlossen habt, die aktuellen Projekte, an denen ihr gerade arbeitet, geplante Projekte, wo ihr vorhabt, euch mit den nächsten Monaten mit zu beschäftigen. Dann, wie bindet ihr neue Mitglieder ein und welche Erfahrungen habt ihr damit? Welche Hilfe benötigt ihr und wer der Ansprechpartner für eure Region ist und ja, was euch sonst halt noch auf dem Herzen liegt. So, dann geht's weiter nach Dortmund. Sah jemand hier? Ja, ist Dortmund schon jemand da? Ja, ich. Ja, dann lass mal hören, was ist los in Dortmund? Nieselregen und es ist dunkel. Nein, im Moment nix, eigentlich gar nichts. Alles ruhig. Das heißt, ihr habt keine Projekte, keine Mitgliederversammlung, keine aktiven Piraten, keine Stammtische? Na gut, dann sind Stammtische nach wie vor unser wöchentlicher Stammtisch, dann unsere Vorortstammtische, die ja nun alle wechseln. Nächste Woche ist Wintermute bei uns in Sachen Kommunalfinanzen mit einem Vortrag zum Stammtisch an der Kaktusfarm. Ja, also das sind so die groben Sachen, die eigentlich so regelmäßig laufen. Okay, Mitgliederversammlung, habt ihr demnächst wieder eine und plant ihr da irgendwelche Themen? Ihr hattet ja da auch mal diese dezentralen Parteitage geplant gehabt. Wollt ihr das nochmal wiederholen? Erinnere mich bitte an diesen dezentralen Parteitag. nee, momentan ist noch nichts geplant im Sachen Parteitag. Wir wollen erstmal die meiner Zahlen abwarten und dann denke ich mal, wird unser Aufstellungsparteitag für die Direktkandidaten sein. Also erst danach, irgendwann im März vermute ich mal. Und ansonsten dezentral momentan nicht. Das, was dezentral wohl irgendwann dieses Jahr mal angefangen wird, so irgendwie Zeit ist, ein dezentraler Stammtisch. Ja, also dass wir den mit der Kneipe und unserem Piratenbüro mal austesten können und dort diverse Erfahrungen sammeln. Aber ansonsten ist in Sachen dezentral erstmal nichts geplant. Okay, klingt interessant. Habt ihr denn viel Zulauf jetzt oder eher weniger stagniert? Habt ihr Ablauf von Aktiven? Also soweit ich das mitgekriegt habe und weiß, haben wir relativ wenig Abgänge, eigentlich so gut wie gar keiner. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 320 Mitgliedern in Dortmund. Also Tendenz stetig steigend, zwar langsam, aber wie gesagt, stetig steigend. Jetzt die letzten 4 Wochen, gut, wir hatten Weihnachten, Vorbereitung etc. Am Stammtisch waren so zwischen 10 und 20 Leuten. Das war in letzter Zeit nicht allzu viel. Aber ich denke mal, jetzt wird die ganze Geschichte eh wieder hochgehen. Ja, alles klar. Möchtest du sonst noch irgendwas mitteilen jetzt? Also für den Moment nicht, dass ich wüsste. Alles klar, dann danke ich dir erstmal für die Vorstellung von dem, was in Dortmund so los ist. Falls jemand Fragen hat, immer direkt anmelden. Ne? So, dann gehen wir weiter in den Ruhrkreis. Kann jemand sagen, was da los ist? Da scheint noch kein Ortskundiger hier zu sein. Ist jemand aus Hagen hier? Aus Hamm. Herne. Dem Hochsauerlandkreis. Dem Märkischen Kreis. Olpe. Siegen-Wittgenstein? Ja. Ah, schieß los. Ja, also zwischen Jahren war nicht viel. Ich weiß auch gar nicht, wann mein nächster Stammtisch jetzt ist. Ich hatte mal nachgefragt, aber das ist dann irgendwie untergegangen. Über die Feiertage. Dann die Seite ist geändert worden, dass man uns jetzt besser findet, also die Büropiraten besser findet auf unserem Blog. Und in Olpe ist ein Kandidatengrillen festgelegt am 9. Ja, und sonst nichts passiert. Also die Einladungen sind rundgegangen für Olpe, ich nehme an. Da haben sich einige für angemeldet. Eine Aufstellungsversammlung, habt ihr schon einen Ort und Termin geplant? Ja, für Olpe ist geplant und das ist am 16. Und für Siegen ist geplant, das ist am 22. Und der Robby Stein, der für uns zuständig ist, der kommt auch zu uns. Der hat zugesagt. Bei uns ist es ein Freitag und in Olpe ist es eine Woche vorher ein Samstag. Okay, sehr gut. Termin, Mitgliederversammlung habt ihr wahrscheinlich jetzt noch nicht geplant. Die letzte ist ja noch nicht allzu lange her bei euch. Das sind die Mitgliederversammlung zur Aufstellungsversammlung. Ja, nee, Versammlung, so eine reguläre Kreismitgliederversammlung, so eine ganz ordinäre, wo man halt so Parteipolitik macht. Nee, wir hatten Olpe und Siegen hatten ja beide im Herbst erst eine Mitgliederversammlung und wir haben unabhängig voneinander ein Piratenbüro gegründet, weil wir sind Kreis Olpe und Kreis Siegen-Wittgenstein sind verschiedene Kreise. Siegen-Wittgenstein sind 2 Kreise und Olpe ist ein eigener Kreis. Und wir hatten anfangs mal gedacht an ein gemeinsames Piratenbüro, das ist daran gescheitert. Dann kam durch diese Landtagswahl kam in Olpe sehr viele neue Mitglieder dazu, hat sich also neuer Stammtisch gegründet, wo wir die wenigsten von kennen. Also ab und zu tauschen wir uns mal aus. In Siegen ist die Zeit sehr knapp geworden. Wir haben zwar das ganze Jahr über regelmäßig samstags noch einen Stand gemacht, aber irgendwie sind alle sehr, sehr eingebunden in ihr Studium, in ihre Arbeit, in alles Mögliche. Oder die anderen, die Piratenarbeit machen wollen, haben sich auf die Internetarbeit verlegt. Und von daher bin ich mal gespannt. Das wird sich also bei dieser Mitgliederversammlung zur Wahl des Direktkandidaten mal gucken, ob wir da wieder was planen für dieses Jahr. Bis jetzt sind wir irgendwie noch alle aus dem Mittagsschlaf noch nicht wach geworden. Okay, aber Stammtische habt ihr noch, ne? Ich glaube ja. Ich glaube, der ist noch ein Stamm. Ich habe zwar mal dann gelesen, es wäre nur 1 oder 2 da gewesen, aber ich will auch nochmal hingehen, mal gucken. Okay. Braucht ihr irgendwie Hilfe im Kreis? Also ich hatte den Robby Stein gebeten, ich weiß jetzt nicht, ob das so total unpassend war, dass der uns die Grundsatzprogramme mitbringt. Ich habe gehört, dass wir Nordrhein-Westfalen hätte 17.000 bekommen und ich finde es gut, wenn jeder sein eigenes Grundsatzprogramm in der Tasche hat, wenn wir am Stand stehen. Ich hatte, glaube ich, das war letztes Jahr im Sommer oder so, mal nach Grundsatzprogramm gefragt und echt gebeten. Dann habe ich gehört, es wären Mitgliedsausweise gedruckt worden. Keine Ahnung, ob meine dabei ist. Also ich hatte ihn gebeten, das mitzubringen. Ich habe gehört, Carsten Tröhren wäre der Ansprechpartner. Jetzt habe ich keine Ahnung, ob der Zeit hat oder wie er den Carsten Tröhren treffen könnte oder wie das funktionieren könnte. Auf diese Art und Weise nicht. Also der Robert Stein, der ist natürlich Mitglied des Landtags, aber wir können ihm natürlich als Vorstand, weil er ja innerhalb der Partei halt ein ordinärer Pirat ist, ohne irgendwelche Ämter, nicht einfach Mitgliedsausweise übergeben. Also das geht nicht. Auch die Grundsatzprogramme, die könnt ihr im Grunde genommen selber bestellen. Ich weiß aber nicht, ob der Carsten die schon im Shop eingepflegt hat und ob die schon geliefert worden sind, weil da gab es wohl Probleme von Seiten des Bundesshops, also des P-Shops. Da weiß ich noch gar nicht, ob die da sind. Aber wenn die da sind, wird der Carsten das auch bekannt geben. Also dann könnt ihr die einfach auch im Verwaltungsportal bestellen. Okay, danke. Und die Mitgliedsausweise, ja, da müssen wir mal wirklich gucken. Müssen wir mal gucken, dass ich den Carsten da nochmal anhaue, wie wir die restlichen Ausweise jetzt da noch verteilen. Die Kommunikation könnte bei uns besser sein. Keine Ahnung, wie man das hinkriegen kann. Ja, deswegen hatten wir ja beim letzten Mal auch diskutiert über die Regionalbeauftragten, die halt genau solche Informationen so zwischen Landesverband und den Kreisen ein bisschen besser fließen lassen. Hat sich keiner bei uns gefunden, weil jeder, der Zeit hat, macht mal was, ein bisschen was, aber verantwortlich möchte ich keiner erklären. Wie gesagt, ist ein Zeitproblem. Ja, das hatte ich mitbekommen, ja. Der Daniel hat sich auch bei mir gemeldet. Ja. Na gut, ich danke dir auf jeden Fall für die Vorstellung. So, dann gehen wir weiter nach Unna. Ist jemand aus Unna hier? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wechseln wir den Regierungsbezirk und gehen nach Detmold. Ist jemand aus Bielefeld hier? Ist sonst noch jemand da, Michael? Ja, anscheinend nicht, dann kann ich das ja gerne mal übernehmen. Vorweg mal die Frage, ich bin gerade ein bisschen später gekommen, das ist dieses Pad Rheinberg-Kreis tatsächlich, ne? Ja, genau, weil das andere, das hängt die ganze Zeit. Okay, dann schauen wir doch gerade mal durch. Letzte Projekte, 5.12., war glaube ich das letzte Regio-Mumble. Wir hatten seitdem Vortrag NKF, Andreas Graf und Robert Stein waren bei uns. Da waren Besucher aus ganz OWL bei uns. Ich werde das Ganze auch nochmal verlinken. Gibt es einen Stream dazu, was wir aufgezeichnet haben. Wir hatten am 15.12. Kreisparteitag und einen kleinen TDPA. Da haben wir zum Beispiel das kommunalpolitische Grundsatzprogramm für den Bereich Stadtentwicklung und Verkehr verabschiedet hier. Eine Hausordnung gegen Rechtsextremismus, ein paar andere kleine Punkte, die wir auch verabschiedet haben im Rahmen der Mitgliederversammlung. Geplant sind auch eine ganze Menge Dinge, dass wir machen demnächst eine offene politische Runde im Mumble, was so frei ist. Im Prinzip so werden uns immer so ein Thema aussuchen, dass wir uns abseits der Stammtische über spezielle politische Themen dann so intern so ein bisschen austauschen können. Geplant ist demnächst ein Besuch von Ralf Glörfeld. Der wollte uns einen kleinen Vortrag halten zum Thema offene Kommune, Open Government. Der war ja an Wuppertal irgendwie bei so einer Veranstaltung mit dabei. Jetzt am 7.2. haben wir eine etwas größere Veranstaltung bei uns in Bielefeld. Da wird der Dr. Salber kommen. Der hat ja schon mal ein paar Mal die Vorträge gehalten. Wird das ja auf dem Rheinlandtag tun. Wir machen das an einem Donnerstagabend, wo wir auch Presse und auch mit Plakaten die Bevölkerung ein bisschen dazu einladen wollen. Und ganz OWL soll halt auch mit dabei sein. Also da denke ich mal, werden 50 plus Leute schon da sein an dem Abend. Geplant ist auch, den Andi im März nochmal einzuladen. Wir werden vorher einfach keine Zeit haben. Da hatten wir letztes Mal in der Vorstandssitzung, hatte ich ja angefragt, ob es möglich wäre. Ich denke, das kriegen wir aber dann so noch irgendwie hin. Eine Gruppe von uns ist gerade dabei, die Bewerbung zu schreiben für den Landesparteitag, dass der bei uns im Regierungsbezirk stattfindet. Da bin ich selber nicht mit dabei, kann ich also nichts Näheres zu sagen. Oliver Bayer, der war jetzt vorgestern bei uns, weil der ja auch seine Eltern ja noch in Bielefeld wohnen, da hat er gleich mal unseren Stammtisch mitbesucht. Also das ist so weit, was ich jetzt gerade zu sagen kann. Ja, ordentlich was los bei euch. Und das in dem einen Monat. Nicht schlecht. Die Aufstellungsversammlung, die habt ihr ja schon geplant, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mitgliederversammlungen sind bei euch auch häufiger. Hat sich das denn irgendwie bewährt? Ja, wir überlegen gerade die Satzung ein bisschen zu ändern, aber das würde jetzt zu weit führen. Nee, also grundsätzlich sind wir damit sehr zufrieden, dass wir grundsätzlich alle 14 Tage eine Mitgliederversammlung haben, die wir sehr selten einberufen, weil der Akkreditierungsvorgang, der ist ja doch recht mühselig. Also wir können es aber machen, wir haben es auch schon gemacht und das ist sehr, sehr sinnvoll. Wir haben so die Sachen wie Grundsatzprogramm haben wir halt bewusst auf diesen einen KPT, auf diesen einen Kreisparteitag gelegt, sodass wir da en bloc 6-7 Stunden gearbeitet haben, sodass wir so kleine Nöckeligkeiten dafür nicht extra akkreditieren müssen auf den Stammtischen. Aber wenn es notwendig ist, machen wir das natürlich. Okay, braucht ihr irgendwelche Hilfe bei euch vor Ort? Akut jetzt nicht. Zum 7.2. werdet ihr von mir im Vorstand noch einen Finanzantrag bekommen, Unterstützungsantrag, aber das kommt dann noch. Das mit der AG Event hatte ich das Ganze schon besprochen. Die haben schon das Okay gegeben, aber das werdet ihr dann noch so bekommen. Alles klar, ja, dann danke ich dir für die Vorstellung. Dann Gütersloh, ist jemand aus Gütersloh hier? Oder aus Herford? Herr Pferdbein eingragend, ist nicht mehr da. Ja, der Hannes scheint weg zu sein. Der Hannes berichtet nicht, sondern tippt nur Infos ins Pad. Donnerstags einmal in der Woche ist Stammtisch. Die AV ist geplant. Nach der Aufstellungsversammlung wird es irgendwann eine Mitgliederversammlung geben. Themen sind noch nicht bekannt. Letzte Projekte, die Eichhörnchenbrücke. Link im Netz, ist im Pad. Ein Video wurde verlinkt zu YouTube rüber. Piratenweihnachtslieder, dann Strategie- und Zielvereinbarungen für Teambildung. Das ist das aktuelle Projekt, eine Kulturtankstelle. Geplante Projekte, eventuell Hansetag 2013. Hier bräuchten wir Unterstützung jeglicher Art. Okay, da ist natürlich dann schade, dass der Hannes nicht hier ist, um das ein bisschen vorzustellen. Dann könnte man hier bestimmt noch einiges an Hilfe bekommen. Wer aber neugierig geworden ist, was das ist, kann sich vielleicht an Hannes selber wenden, weil er ist Ansprechpartner und er braucht wohl immer noch die Infostandausrichtung. Tja, da kann ich leider auch nichts zu sagen, wo die abgeblieben ist. Also Carsten wollte auf jeden Fall jetzt noch irgendwie Tische bestellen. Ob er das getan hat, weiß ich allerdings nicht. Die Pavillons sollten alle verteilt sein. Und wegen des Hansetages hatte er auch schon Kontakt mit AG Events aufgenommen. Ah, super. Okay. Kannst du dann vielleicht an der Stelle kurz was berichten? Weil wenn er nach Hilfe ruft, dann wäre das vielleicht auch ganz schön, wenn wir das hier kurz erklären könnten, was genau damit gemeint ist. Also der Hansetag ist ja eine feste Veranstaltung, die jetzt erstmal nichts mit den Piraten zu tun hat. Die Links sind ja, glaube ich, auch alle da drin. Er hat jetzt, oder die Piraten da vor Ort haben sich überlegt, ob man das nicht verbindet mit einer Piratenveranstaltung. Schwierigkeit dabei ist, dass die Stadt halt schon sehr voll ist, dass man nicht weiß, ob man irgendwelche Räumlichkeiten oder Hallen bekommt, weil da so viel los ist zu dem Hansetag. Und ja, sehr viel weiter sind wir, glaube ich, nicht gekommen. Er hatte, oder die Piraten da vor Ort hatten, ein internationales Treffen in Erwägung gezogen von den Piraten. Da ist natürlich die Erreichbarkeit von Herford ein bisschen problematisch. Also so haben wir das in AG Events gesehen. Okay, verstehe. Ja gut, also wenn dir noch jemand Interesse hat, dem Hannes da ein bisschen und den Piraten da vor Ort ein bisschen zu helfen, dann einfach an Hannes wenden. Sein Benutzerkonto ist da verlinkt, auch im Protokoll dann, und da stehen auch seine Kontaktdaten da. Weiter, ist jemand aus Höxter hier? Aus Lippe. Ja, aus Lippe bin ich da. Dann Klaus, leg los. Ja, wir haben hier so, wurden so ein bisschen gelähmt, was jetzt Projekte angeht, dadurch, dass wir ein bisschen Schwierigkeiten mit einem Mitglied haben, der frisch Pirat geworden ist und ein Ratsmandat hat. Und der hat sich jetzt Ende des Jahres mit jemand anderem zusammengetan, der wohl so der rechten Szene angehört. Und die beiden wollen eine Fraktion bilden. Und deswegen werden wir jetzt zum 10. Januar eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, wo entschieden werden soll, was wir jetzt da genau machen wollen. Also ob das irgendwie ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet werden soll oder nicht, oder was halt gemacht werden soll. Das ist ziemlich unschön. Des Weiteren, Aufstellungsversammlung, 2. Februar, steht schon fest, nur der Ort steht noch nicht fest. Ich hatte das auch in dem Pad schon eingetragen, aber der Ort steht noch nicht fest. Da wollten wir uns jetzt am 10. Januar darüber einigen, wo wir das jetzt machen wollen. Und es wird eine OWL-Mitgliederversammlung geben am 24. Februar. Auch hier ist der Ort noch nicht fest, aber wahrscheinlich irgendwo in Lippe. Ja, so jetzt ganz kurz. Ich weiß jetzt nicht, braucht ihr mehr Infos? Ja, also alles, was bei euch so los ist, weil die wenigsten von uns werden wahrscheinlich bei euch vor Ort sein, auf den Stammtischen und aktiv verfolgen, vielleicht was in eurer Mailingliste passiert. Ihr habt ja nun einen Kreisverband, vielleicht habt ihr irgendwelche Sachen anstoßen können. Wie sieht's bei euch mit der regionalen Politik aus? Du erwähnst gerade, da ist zwar jetzt jemand, der im Rat sitzt, aber jetzt nicht mehr unbedingt die Linie der Partei vertreten kann. Ja, gib einfach uns mal einen Eindruck, was so los ist in Lippe. Ja, also wir haben halt auch wie jeder irgendwie jede Menge Ideen, aber es mangelt einfach so ein bisschen an Leuten, die was machen, und eben jetzt immer wieder durch Leute, die uns einfach massiv behindern. Das war halt eine ganze lange Zeit jemand aus unseren Reihen, und mit dem sind wir aber mittlerweile sehr gut klar, das passt jetzt. Und dann wollten wir gerade loslegen, und da kam dann halt die nächste Geschichte, dass wir eben mit jenem Ratsherrn einfach nicht zusammenarbeiten können, die Kommunikation ist schlecht, und dann behauptet er, ja, aber das ist doch alles ganz anders und überhaupt und so, und das ist, dann streiten sich da nur rum, das ist ganz schlimm, aber es gab halt keine wirklichen Gründe, warum man ihn jetzt irgendwie ausschließen sollte oder so, mangels Kommunikation oder so, aber jetzt hat sich das halt eben so ergeben, dass er sich da mit diesem Typen zusammengetan hat, eine Fraktion bildet, im Grunde auch offen sagt, dass es ihm da ums Geld geht. Also er macht die Fraktion, weil er davon leben muss, und das geht nun mal gar nicht. Und auch der Typ, mit dem er sich zusammentut, ist wohl so einer, also rechts außen wurde der bezeichnet. Und das geht halt auch gar nicht. Und jetzt kommt halt, Mathis kann jetzt. Und da, und das nächste ist, dass sie dann vielleicht noch einen wie heißt es, einen sachkundigen Bürger mit einladen, für den würde dasselbe dann eben gelten, dass der auch nicht nach piratigen Grundsätzen handelt. Und da haben wir uns jetzt eben sehr mit diesem ganzen Zeug beschäftigt. Okay. Kommunalpolitik, da läuft so ein bisschen was, hin und wieder ein Infostand zu einem Thema. Ich bin dadurch, dass meine Frau hier im JIB ist, also im Jugendamtselternbeirat, da geht's um die Kindergärten, Vernetzung der Kindergärten Kommunikation mit dem Jugendamt. Von daher kümmere ich mich hier so ein bisschen um diese Geschichten, was so Kitas und so angeht, Übergang in die Schule. Und der eine oder andere hat sowas. Was wir gut gefunden haben, war, wie gesagt, viele haben Ideen und es mangelt so ein bisschen an Durchsetzung davon. Wir haben jetzt ein Pad aufgemacht, wo wir einfach Ideen reinschreiben und immer wieder darauf hinweisen. Und da sieht dann der eine oder andere Mensch, das ist interessant, das könnte ich mir vorstellen, da mitzumachen. Und dann manchmal tut sich dann da auch was in der Richtung. Kreisverband selber, es gab ja Leute, die dafür waren, es gab Leute, die dagegen waren. Letztlich wurde er gegründet und mittlerweile sehen wir eher, dass wir ihn eigentlich gar nicht so richtig gebraucht hätten. Aber jetzt haben wir ihn halt nun mal und jetzt müssen wir sehen, wie wir damit klarkommen. Okay, also ihr braucht auf jeden Fall personelle Unterstützung da. Also wenn ihr irgendwie mal größere Projekte anpacken wollt, dann denke ich mal, wird das bestimmt kein Problem sein, dass ihr da auch Unterstützung aus dem Land bekommt. OWL ist ja sowieso, denke ich mal, sehr gut vernetzt. Habt ihr eure quartalsmäßigen OWL-Versammlungen. Ich glaube, auch da kann man sich bestimmt auch Hilfe organisieren. Das ist richtig. Also das ist ganz klasse, ganz super, wie das jetzt auch hier mit unserem Problem hier gelaufen ist. Ganz viele aus OWL haben dann gesagt, ja, so und so und so und haben zu uns gestanden, haben uns Tipps gegeben und Hinweise und man ist wirklich nicht alleine. Das ist ganz toll hier bei uns in Ostwestfalen-Lippe. Das ist super. Wir treffen uns auch jede Woche montagabends im Mumble, zu einem OWL-Mumble. Da sind nicht immer alle da. Da sind da mal 5 da oder so, aber immer mal, man spricht miteinander und wir haben, weil es so ein bisschen schwierig war mit unserer Kommunikation in Lippe, haben wir auch ein Lippe-Mumble gemacht, wo wir uns regelmäßig sprechen und eben nicht nur auf der Mailingliste lesen. Das ist super. Also ich kann nur sagen, mehr Mumblen, mehr sprechen, weniger schreiben ist super. Ah, ist so eine gute Idee. Vielleicht greift das jemand auf. Okay, habt ihr sonst noch irgendwelche Projekte, wo ihr sagt, jo, das ist so das, was wir so bis Frühjahr erreichen wollen? Nicht wirklich, Zeit. Da hat, glaube ich, keiner so richtig einen Kopf dafür. Okay, naja, die Zeiten kommen wieder. Alles klar, ja, dann danke ich dir ganz herzlich, Klaus, für die Vorstellung von dem, was in Lippe so los ist. Wenn ihr da Hilfe braucht, irgendwie mit rechtlichen Auskünften und so weiter, dann wendet euch bitte nochmal an mich, dann werde ich euch dabei zur Seite stehen, ja? Alles klar, vielen Dank. Wir haben ja auch schon miteinander gesprochen, beziehungsweise mit anderen und so, das läuft schon, denke ich. Okay, gut, ist jemand aus Minden-Lübbecke hier? Aus Paderborn? Ja. Ich bin zwar im Moment etwas gehandicapt, dadurch, dass ich mich nicht aus dem Bett wegbewegen kann, und das schon eine ganze Weile, aber es hat ändert nicht an der Situation in Paderborn. Mangels Masse fehlt es an allen Ecken und Enden an Beteiligung. Infostände, die auch angemeldet waren, also wir hätten sie wahrnehmen können, sind aber nicht gemacht worden. Da, wo ich um Unterstützung gebeten habe in Sachen Schule, Sekundarschule, kommt nicht. Wir haben eine wenigstens die Aufstellungsversammlung für die Direktkandidaten jetzt fest. Die ist am 18.01. im Libori-Eck. Das ist soweit fest. Und ansonsten kann ich eigentlich nicht berichten. Traurig, aber wahr. Ja, in der Tat. Na, vielleicht nutzt ihr ja die Gelegenheit, wenn ihr euch bei der AV trefft, da vielleicht nochmal ein paar Sachen auf die Beine zu bringen und so neben der Versammlung nochmal vielleicht ein bisschen Schwung in den Laden zu bringen. Alex, das versuche ich ganze Zeit. Und glaube mir, es ab und zu sagt mal einer, ja, mache ich. Das ist dann aber sehr unzuverlässig. Im Endeffekt zählt dann immer, ich habe finanzielle Probleme, ich muss für meinen Lebensunterhalt arbeiten, ich habe familiäre Probleme, ich habe keine Zeit oder auch bei manchen mittlerweile ich habe einfach keine Lust. Und da kannst du motivieren und bitten und sonst was machen, mit Ideen kommen. Es fehlt einfach an neuen Piraten, die wirklich engagiert und ganz und gar dabei sind. Halt bringt nichts. Ja, okay, dann ist natürlich immer die Frage, wie kommt man neue Piraten? Kündigt ihr eure Stammtische denn an in der Zeitung und sowas als Termin? Die waren immer angekündigt bis zu dem Zeitpunkt, wo dann derjenige, der es immer gemacht hatte, ohne was zu sagen, es nicht mehr gemacht hat. Dann passierte Folgendes, dann war das Libori-Eck, was wir immer fest hatten, über die ganze Vorweihnachtszeit nicht mehr zu haben, weil der Raum, den wir sonst immer hatten, der wurde gebraucht für Großveranstaltungen. Das ist ein Restaurant, die leben davon, können sich nicht darauf verlassen, dass dann da mal 5 oder 10 Piraten sitzen und die halten sich den ganzen Abend an der Cola fest. Und das sind alles so Probleme, die im Moment noch nicht in den Griff bekommen sind, die wir noch nicht in den Griff bekommen haben. Und wenn ich in Sachen Schule, Sekundarschule und Bildung, was ich da vorhabe, Unterstützung brauche, dann weiß ich, an wen ich mich wende. Also das ist Wilk Spieker in Bad Riburg. Ich werde da mit Moni sicher auch noch was unternehmen müssen und können. Ansonsten kann ich dir im Moment nicht viel sagen. Okay, gut. Dann beobachten wir das erstmal weiter und schauen mal, dass sich das vielleicht demnächst ändert, aber halten da mal ein wachsames Auge drauf. Okay, dann geht's weiter in den nächsten Regierungsbezirk nach Düsseldorf und zwar jetzt in die Stadt Duisburg. Ist jemand aus Duisburg hier? Aus der Landeshauptstadt jemand hier? Jo, ich. Und ich sehe auch den Nexus, aber der ist noch stumm gestellt. Ich kann ja mal einfach anfangen. Also am 5. war das letzte Regio-Treffen, habe ich das richtig verstanden? Das ist korrekt. Wir hatten am 8.12. Kreismitgliederversammlung und haben einen neuen Vorstand gewählt. Einen 7-köpfigen, vorher hatten wir einen 5-köpfigen. Wir haben 2 Stammtische in Düsseldorf. Der eine ist jeden Freitag und der andere ist alle 2 Wochen montags. Wir bieten an beiden Stammtischen auch eine Informationsstunde für Neuinteressierte an, was nach den Wahlen noch sehr viel genutzt wurde, momentan eigentlich so gut wie gar nicht. Unser Freitagsstammtisch ist eigentlich reines Socializing bis auf nächste Woche, da kommt der Andi zu uns mit seinem Vortrag. Ja, dann planen wir einen Balkengucken am 20.01. Irgendwo bei uns in Düsseldorf. Und dann haben wir ausgerechnet Karneval, die SG Gestaltung wahrscheinlich in Düsseldorf. Da habe ich allerdings auch irgendwie jetzt noch keinen Link. Ich weiß nicht, ob es da schon eine Wiki-Seite gibt oder wie weit die Planung da ist. Vielleicht weiß der Christopher da mehr. Ja, und ganz, ganz wichtig, am 16. Februar haben wir den Tag der politischen Arbeit in Düsseldorf und dazu gibt es auch schon eine Wiki-Seite und da wurde auch schon aufgefordert, dass die Arbeitskreise sich doch bitte eintragen und dass die Teilnehmer sich bitte eintragen, damit wir da so schnell wie möglich Planungssicherheit haben. Ja, prima. Aufstellungsversammlung, habt ihr da schon was angesetzt? So viel ich das weiß, ist der Vorstand am Planen und am Raumsuchen. Einen festen Termin haben wir da noch nicht. Okay. Habt ihr irgendwelche politischen Themen bei der Mitgliederversammlung besprochen oder ist das auf der Agenda der nächsten Mitgliederversammlung? Wir haben tatsächlich es gerade so geschafft, den Vorstand zu wählen. Da standen noch ein paar andere Sachen auf der Tagesordnung, da sind wir nicht mehr zugekommen. Unter anderem wollten wir auch noch Vertrauenspiraten wählen, aber wir haben es wirklich nur geschafft, den Vorstand zu wählen. Also ist quasi vertagt worden? Ja. Okay, braucht ihr irgendwelche Hilfe oder gibt es irgendwas, was du sonst noch so mitteilen möchtest? Nö, aktuell Hilfe würde mir jetzt nichts einfallen. Vielleicht meldet sich Nexus noch, keine Ahnung. Wichtig ist mir das tatsächlich mit dem Tag der politischen Arbeit. Ja, da werden wir auf jeden Fall nochmal ganz kräftig die Werbetrommel rühren und auch nochmal bei der Aufstellungsversammlung bestimmt auch nochmal eine Minute finden, wo wir das bewerben können. Okay. Gut, dann kommen wir nach Essen. Ist jemand aus Essen hier? Das ist nicht der Fall. Jemand aus Kleve hier? Krefeld. Ah ja, genau. Bericht vorab wegen Abwesenheit. Zyklus der Stammtische 2-mal im Monat in der Stadtmitte. Irding und Fischeln 1-mal im Monat. Zyklus der Crewtreffen 2-mal im Monat. AK Kommunalpolitik 2-mal im Monat. Kreisvorstandssitzung 1-mal im Monat. Aktive Pirat 25. Beachtlich. Die Aufstellungsversammlung hat schon einen Termin und Mitgliederversammlung wird es geben, ist aber noch kein Termin, allerdings dem gibt es schon ein Pad für. Letzte Projekte, es gab einen Infostand mit Umfrage, aktuelle Projekte sind das Treffen der Projektgruppe Bundestagswahl 2013 Niederrhein wegen der Aufstellungsversammlung, da gibt es halt viele zersplitterte Wahlkreise. Drogenpolitischer Infoabend, den wird es geben, dann ein Infostand und nochmal einen Vortrag über Cannabis als Medizin. Weitere Infostände, die folgen, und dann die Aufstellungsversammlung, dann eine Kreismitgliederversammlung. Okay, da wird geplant. Piraten-Events auch außerhalb der Parteiarbeit soll etwas gemeinsam unternommen werden. Dadurch sollen die Aktivitäten als Team, die Aktiven als Team mehr zusammenwachsen. Ja, gute Idee. Schulung von Liquid Feedback wird im Kreisverband auf lokaler Ebene eingesetzt. Auch das wird geplant. Erfahrungen mit neuen Piraten. Inzwischen ist das Interesse an den Piraten wieder mehr geworden. Auf einem Infostand werden ca. 250 Piratensäbel verteilt. Während der Wartezeit kann man sich gut mit den Eltern unterhalten und diesen Infomaterial geht. So, gewünschte Hilfe. Sie brauchen dringend neue Flyer. In der Tat, das ist wirklich eine Sache. Also ich bin im Carsten da schon sehr oft auf den Füßen gestanden, aber dem ist wohl der Einkäufer irgendwie weggebrochen. Ich weiß es nicht. Ich hatte mir erhofft, dass das diese Woche schon da wäre, aber das ist leider nicht der Fall. Der Imageflyer sollte in großer Menge nachgedruckt werden. Giveaways brauchen wir wieder im Shop. Auch da haben wir halt das Problem, dass der Einkäufer der AG Werbemittel gerade weg ist und nicht erreichbar. Ansprechpartner ist der Kreisvorstand. Sonstige Bemerkung, Einladung bzw. Erinnerung zur Regenmammel sollten nicht immer so kurzfristig erfolgen. Ja, da gebe ich ihm recht. Das sollte wahrscheinlich noch ein paar Tage im Voraus angekündigt werden. Gut, okay. Dann jemand aus Mettmann hier. Jemand aus Mönchengladbach hier. Ja, der Checky. Hallo. Hi. Ja, dann fange ich mal an mit berichten. Also, wir haben Stammtische Einheit, jeweils drei. Wir haben zwei so Städte, Hut-Treffen dreimal im Monat, AK-Konal dreimal im Monat, Zeit die AG-Feedback, viermal im Monat, Zeit tiefe Braten. Nächste Mitgliederversammlung. Wir haben ständige Mitgliederversammlung überlegt. Wir brauchen eigentlich schon, oder realen Mitgliederversammlung nur noch für die, letzte Projekt waren Ratenburg, der Heimathafen, Mitgliederversammlung, Feedback. Da gab es ja jetzt auch am dritten, große Stadt, dem die Kerns, vorgestellt, das VI Liquid, Feedback, kommt Vitus Schall, was sogar der Lappertsoff. Ich hoffe, ihr habt alle die Pressemitteilung mit dem, entsprechenden Ding, das stark noch rückhaben. Bietet das aktuelle Projekt jetzt schon an, eben, weil die das machen, Bürgerströ, in LV, Feedback, dann Slot, Tag der Politik, Feedback. Und unser nächstes plantes Projekt, Streambesitz E, von Klappern, haben wir auch schon sofort mit Pirat Brahma übertragen. Und das ist aus Klapper erst berichten. Das klingt ja cool mit der Q-Sitzung, sehr schön. Wie viele Bürger nehmen denn daran teil, so an Liquid Feedback bisher? Was habt ihr da für einen Zuspruch? Also wir haben das ja am 3. erst an den Knopf gedrückt und haben jetzt, ja, vom 3. bis heute, hört sich, ne? Ja. Ja, da haben wir auf Anmeldung, wir wahrscheinlich auf dem Posten wollen, wenn die Post abgeht und das der Leute. Also wir rechnen somit. Perfekt, ja. Drücke ich euch die Daumen, dass ihr das erreicht. Fantastisch. Ja, danke. Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Klar. Gibt es bei euch irgendwie die Idee, das vielleicht ein bisschen größer zu gestalten, dass man da einen Projektnamen nimmt und dann mehrere Unterstädte darunter packt? Weil ich finde das Projekt interessant. Das könnte man machen. Klar, wir haben, wie gesagt, eine eigene Stadt, oder habe ich gesagt, wir haben eine eigene hinter betreiben. Und da kann ich natürlich. Ja, dann schaue ich mal vorbei. Okay. Eine Frage noch zu dem Server. Wie finanziert ihr den? Macht das jemand privat von seinen Servern oder habt ihr da zusammengeschmissen? Also den Server bezahle ich Spende. Ah, okay. Gut, okay. Dann danke ich dir für die Vorstellung. Dann kommen wir nach Mülheim an der Ruhr. Da gibt es keinen Bericht, scheint mir. Kreis Viersen. Oberhausen. Ja, warte mal, Viersen. Ja? Ja, das ist ja eine Partnerstadt. Ich kann nur berichten, dass da in nächster Zeit wahrscheinlich ein Wahlkreis stehen wird. Die planen jetzt gerade auch Kreismitgliederversammlung. Und das ist das, was ich von Viersen jetzt weiß. Ich bin ja selber eben nur eine Sache Gladbach vergessen. Aufstellungsversammlung ist. Ja, okay, das hatte ich bei dir im Bericht schon gesehen, ja. Das war's von Viersen. Okay, das wird dann wahrscheinlich mit Nico Kerner zusammen sein, ne? Das Wahlkreisbüro. Ja, wir werden das zusammen mit denen. Nico sagt, ein bisschen Stadtrennen, das ist zwei Städte. Wir wollen das gemeinsam machen. Alles klar. Gut, dann Oberhausen. Ach, da bin ich ja gerade richtig wiedergekommen. Ja, wir haben zurzeit zweimal einen Stammtisch im Monat. Den einen Termin sind wir aus dem Keller rausgekommen, aus Stärkrade, und sind jetzt mit dem dritten Mittwoch im Monat Kreisbüro von Daniel Düngel. Wir stellen uns das netterweise zur Verfügung, auch für die geplante Aufstellungsversammlung am 2.2. findet die, glaube ich, statt. Ja, ich habe das mal über längere Zeit verfolgt. Wir sind irgendwie in Oberhausen seit dem 31.12.2011, also jetzt so ziemlich genau ein Jahr lang, um 3 Mitglieder gewachsen. Ging mal um 3 rauf, mal um 2 runter. Unterm Strich sind 3 neue hängen geblieben. Geplante Projekte derzeit keine. Im Moment ist tote Hose, möchte ich einfach mal sagen. Schade. schade. Kann Daniel auch nichts mitbringen aus dem Landtag, was irgendwie die Oberhausener Piraten irgendwie ein bisschen Begeisterung bringt und irgendwie ein Projekt anstößt? Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was unsere AK-Kommunalpolitik so treibt. Die arbeiten eher so im versteckten Dunkeln, ohne Protokolle und so weiter. Und da ich mich auch nicht wirklich für Kommunalpolitik interessiere, kann ich da nichts drüber sagen. Okay, verstehe. Ja gut, okay. Dann danke ich dir für die Vorstellung. Und dann würden wir nach Remscheid kommen. Sehen wir uns Remscheid hier. Nein, aber die ist quasi nebenan die Stadt. Da kann ich sagen, dass da im Moment ein sehr aktiver Pirat versucht. Der ist auch im Kreisvorstand irgendwie versucht, die ganzen Krankenpiraten irgendwie wieder zu motivieren, die da irgendwie über die Weihnachtstage im Bett gelegen haben und ja, wirklich viel ist nicht passiert. Okay, gut. Muss auch sein. Den Leuten ein bisschen auf die Sprünge helfen, ja. Also das Einzige, was im Moment so ein bisschen ansteht, ist Freifunk in Remscheid, genauso wie in Wermelskirchen, wo ich herkomme und ja, das versuchen wir gerade so ein bisschen aufzubauen. Cool, das ist super, ja. Da können die Remscheider natürlich auch auf Unterstützung der Wuppertaler zählen, aber ich weiß nicht, ob da schon was gelaufen ist. Noch nicht, da wollten wir jetzt nächsten Stammtisch mal hin. Okay. Der ist erst nächsten Monat wieder, aber wir können uns gleich mal kurz zusammensetzen im Mumble nach dem Regio Mumble. Ja, gerne. Danke, Dustin. Gut, dann gehen wir in den Rheinkreis Neuss. Was gibt's da zu berichten? Ich kann nur was aus Gemurk berichten, aus dem Rheinkreis Neuss, ja doch, kann ich schon was berichten. Es wird jetzt demnächst, wann genau weiß ich nicht, dann auch die Aufstellungsversammlung stattfinden, danach dann auch die Kreismitgliederversammlung. Ja, ansonsten waren die wohl letztes Mal bei einer Demo gegen die Schließung oder Kürzung von einer Jugendstätte. Da war wohl eine Person dann irgendwie eine halbe oder anderthalb Stunden bei einer Ratssitzung und hat sich dann darüber beklagt, dass es halt zu langweilig wäre, aber zumindest war mal jemand von den Piraten dann dort in der Stadt Neuss. Ja, ansonsten findet wohl ein Treffen alle zwei Wochen dann Stammtisch statt. Ich wüsste jetzt aber nicht, dass die da irgendein kommunalpolitisches Thema oder so aktuell verfolgen. Und die haben ja jetzt auch ein Büro, ich weiß gar nicht, wie sie das direkt nennen. Hat das denn schon irgendeinen Rücklauf gebracht bei denen? Habe ich jetzt nicht von entsprechendes gehört. Ich weiß, genau, die haben ein Wahlkreisbüro, was dann irgendwann mal, wenn der Mietvertrag, wenn die sich mal einigen können oder es mal umgesetzt wird, also geeinigt hat man sich schon, dann auch für die Piraten offiziell genutzt werden können soll, also ein Untermietvertrag. Ja, da haben sie jetzt schon ein paar Feiern drin gemacht, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, ob da, dass da irgendwie jetzt Bürger hinkommen würden oder sowas. Habe ich keinen Einblick. Genau. Aber da weiß ich auch nicht, war denn da so viel Nachfrage danach? Okay. Okay, Andreas, ja, dann berichte einfach mal, was in Grevenbruch so los ist. Also in der letzten Zeit haben wir eigentlich einiges auf die Beine gestellt, denke ich. Leider hat es jetzt im letzten Monat ungefähr nachgelassen, weil wir hier alles mit drei Leuten bestreiten und bestritten haben und von allen dreien ist halt beruflich auf einmal wesentlich mehr Arbeit zugekommen. Wird wohl auch in der nächsten Zeit so bleiben. Entsprechend wird das dann auch etwas runtergefahren mit der Aktivität. Wir haben uns auch über Winter, Neujahr dann nicht getroffen. Wir waren im Dezember bei den letzten Ratssitzungen und Ausschusssitzungen, da haben wir teilgenommen. Da war dann auch danach Winterpause, entsprechend gab es da auch nicht mehr Wichtiges tun. Ja, ansonsten, in der letzten Zeit haben wir dann einiges in der Öffentlichkeitsarbeit betrieben, Pressemitteilungen herausgebracht zu unseren Positionen, auch zu Piratentreffen und Co. eingeladen, wie ich eben schon angesprochen hatte. Wir waren bei Rat- und Ausschusssitzungen, haben uns das hier zu dritt aufteilt, dass wir auch alle Ausschüsse abdecken. Und dann davon Berichte verfassen, die dann auf den Treffen vorgestellt werden und beraten uns dann dazu, wie wir auch zu einzelnen Beschlüssen, die für uns relevant sind, stehen. Nicht gerade, wenn irgendein Baum abgesägt wird, der faul ist, aber wir haben da schon einige größere Themen, da wir uns auch in einer im Haushaltssicherungskonzept befinden. Da gibt es einige Problematiken. Ja, ansonsten versuchen wir hier jetzt künftig mehr Positionspapiere oder Positionspapiere zu beschließen, zu erarbeiten für den kommunalpolitischen Wahlkampf später. Ja, Klage gegen das Glasverbot läuft, hatten wir hier schon angesprochen. Das ist eine Verhandlung dann Ende Januar. Bisher sieht es auch ganz gut aus, dass wir da mit der Klage erfolgreich sein werden. Aber letztendlich, vorher weiß man das nicht genau, kann immer noch zwischenkommen. Ja, ich glaube, das war es mit den wichtigen Punkten. Also im Patch steht wesentlich mehr, aber ich glaube nicht, dass ich das alles vorlesen muss. Okay, ja, dann danke ich dir auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, was du dann beim nächsten Mal berichtest. Dann ist ja hoffentlich das Glasverbot-Urteil schon da und bin ich mal sehr gespannt. Ja, weiß ich noch nicht genau. Ende Januar ist die Verhandlung. Es kann sein, dass da eine Revision gegangen wird oder bis das Urteil gesprochen wird, das mal länger dauert. Aber genau, kann man gespannt sein. Alles klar. Ja, dann gehen wir weiter nach Solingen. Der Ju ist hier. Ja, hallo, grüße euch. Ja, also wir machen zweimal im Monat unsere Stammtische und zweimal im Monat die Sitzung vom Arbeitskreis Kommunalpolitik, sodass wir im Prinzip jede Woche ein Treffen haben. Es sind auch, ich sag mal, natürlich da ziemlich große personelle Überschneidungen zwischen dem Stammtisch und dem AK Kommunalpolitik. Aber Stammtisch haben wir jetzt ein bisschen in die Richtung geschoben, dass wir da also neue Leute sozusagen einladen, begrüßen wollen. Und im AK Kommunalpolitik haben wir auch einen eigenen Raum, also nicht in der Kneipe, sondern einen eigenen Raum, den wir jetzt angemietet haben. Und da läuft dann so die richtige Arbeit. Aufstellungsversammlung fängt die Planung gerade erst an. Also wir wollen auf jeden Fall dann nach meiner Tagen eine Aufstellung machen. Mitgliederversammlung, nächster Termin ist im Moment noch nicht geplant. Ja, die letzten Projekte, was lief ganz gut. Also wir haben ziemlich erfolgreich uns an der GEMA-Aktion beteiligt. Das war eine ganz tolle Sache. Die ist uns sehr entgegengekommen. Es wurde halt vom Landesverband relativ viel vorbereitet und man musste das in der Stadt eigentlich nur noch durchführen. Wir haben es zusammen mit mehreren Diskotheken und Musikkneipen gemacht, allen voran dem Getaway. Da ist noch eine Presseinfo dazu hier im Pad. Das ist die größte Disco hier in Solingen und das gab eine ziemlich gute Resonanz, auch in der Lokalpresse, weil eben das eine gemeinsame Aktion vom Getaway und der Piratenpartei war. Das war so eine ziemlich gute Sache. Ja, letztes Projekt haben wir eine Facebook-Seite haben eingerichtet. Dann aktuelle Projekte, wir haben jetzt einen kleinen Marktstand-Anhänger in Orange lackiert und mit Logo bedruckt. Das ist also so ein Anhänger, ja, wie halt so ein Marktstand den auch hat, relativ klein. Also man kann dazu auch drin sitzen, aber es ist jetzt nicht so, dass man da drin stehen kann. Aber es ist immerhin schon ein ziemlich großes Teil. Orange lackiert mit Logo auf allen Seiten. Und damit möchten wir also dann unsere Infostände in Zukunft organisieren. Und der soll natürlich auch dann möglichst oft ziemlich aufmerksamkeitsstark irgendwo im Stadtgebiet parken. Dann läuft zurzeit, ist ein bisschen schleppend, aber das hat also verschiedene Ursachen. Einerseits, weil die also Schülersprecherkontakt, also wir wollen unsere Bildungspolitik da vor Ort ein bisschen voranbringen. Da suchen wir also den Kontakt zu den Schülersprechern. Das muss erstmal aufgebaut werden, da müssen Adressen besorgt werden und so weiter. Aber das ist so einer von unseren Arbeitsschwerpunkten. Dann haben wir am 17. eine Liquid. Darf ich mal kurz, ich habe nichts gehört. Du hast gerade was zur Liquid Feedback Schulung gesagt. Ich habe gelesen, da sind auch Plätze frei. Weil hier in Siegen braucht keiner Liquid Feedback Schulung außer mir, weil die könnten alle selber eine machen. Aber die haben alle so eingespannt. Könnte ich dazukommen? Ja klar, also da sind bisher, soweit ich weiß, da noch Plätze frei. Vielleicht 3, 4, 5 Plätze oder so. Ich müsste da aber mal gucken. Ich weiß gerade nicht die URL von unserem Pad, wo das drin steht. Dann müsste ich gleich mal suchen. Ich poste die URL dann nochmal hier in den Stream rein. Danke. Beziehungsweise hier ins Protokoll. Also wer da noch dran teilnehmen möchte, hier in Solingen am 17., da sind halt noch ein paar Plätze frei. Geplante Projekte, also im Moment ist hier in Solingen wieder die Diskussion um die Stadtwerke. Die Stadtwerke ist ein Teil vor einigen Jahren verkauft worden an die MVV. Das ist eine Gesellschaft in Baden-Württemberg. dann ist praktisch Ende letzten Jahres sind die Anteile wieder zurückgekauft worden, nach einer wilden Diskussion innerhalb der Stadt, sodass die Stadtwerke jetzt wieder zu 100% uns gehören. Jetzt geht aber gleich wieder die Diskussion los, wie geht's dann weiter? Werden wieder bestimmte Prozente verkauft? Sucht man sich einen Partner oder so? Und da überlegen wir zurzeit, ob wir eine Unterschriftensammlung, Petition machen, um dort halt dann auch unsere Position dazu ein bisschen deutlich zu machen. Langfristig, weil es halt sehr komplexes Thema ist, möchten wir gerne lokales ÖPNV-Konzept erarbeiten. Ja, anlässlich also dieses drogenpolitischen Vortrags, der auch in Solingen stattfinden wird, haben wir uns überlegt, dass wir dann daraus doch dann gleich eine Vortragsreihe machen, so dass wir vielleicht jeden Monat oder alle zwei Monate wenigstens die Bevölkerung einladen können zu einem, wie wir es jetzt genannt haben, Ankerabend, wo dann halt bestimmte politische Themen von Referenten vorgestellt werden. Ja, also unsere Erfahrung mit neuen Piraten, also insbesondere denen, die jetzt nach der Landtagswahl im Sommer zu Tunis gestoßen sind, so nach und nach, ist eigentlich sehr gut. Also da hat sich jetzt mittlerweile doch sehr aktiver Kreis gebildet, mit dem man also gut arbeiten kann. Genau. Was bei uns hier in Solingen vielleicht noch eine Besonderheit ist, ist, dass wir seit Sommer letzten Jahres regelmäßigen Kontakt mit einer Ratsfraktion haben, mit der DSW, Demokratisch-Soziale Wahlalternative. Das ist eine Fraktion bei uns im Rat von Leuten, die in den Rat gewählt worden sind auf dem Ticket der Linken, sind aber alle aus den Linken ausgetreten, haben eine unabhängige Fraktion gebildet. Mit denen haben wir also seit letzten Sommer Kontakt und die Zusammenarbeit gestaltet sich eigentlich auch so ganz gut, sodass wir da also auch, ich sag mal, wesentlich intensiver jetzt auch in die Kommunalpolitik dann auch eingebunden und vernetzt sind, schon vor der nächsten Kommunalwahl, wo wir dann hoffentlich selbst als Fraktion im Rat sitzen. Und es gibt eine Piratenpartnerschaft zwischen Solingen und unserer Partnerstadt Aue, beziehungsweise Aue und Umgebung. Das ist ein Städteverbund, Silberberg nennt er sich. Dazu habe ich auch mal eine Presseinfo hier reingepostet. Ja, da möchten wir also gemeinsame Aktionen durchführen, uns gegenseitig besuchen. Muss aber mal schauen, was daraus wird. Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz nette Sache. Ja, super. Danke, Uli, für die Vorstellung. Ist wirklich eine Menge, was da läuft. Du hast das eben noch auch ins Pad geschrieben gehabt, die Sache mit den Flyern. Der Ralf ist jetzt hier, der ja auch in der AG Werbemittel ist. Vielleicht kann der einen kurzen Zwischenstand geben, wie es aussieht mit Werbemitteln im Moment. Leider noch nicht. Der Carsten ist jetzt wieder aus dem Urlaub zurückgekommen und mit dem wollte ich mich noch zusammensetzen. Das hat leider gestern nicht mehr geklappt. Ah, okay, alles klar. Also was ich noch sagen könnte als Hilfe, die wir bräuchten, wir sind also sehr interessiert an Referenten für Vorträge, denn wenn wir den Ankerabend regelmäßig machen wollen, müssen wir natürlich auch immer Themen haben und da wäre es natürlich toll, wenn Leute, die sich in ein bestimmtes Thema sehr intensiv eingearbeitet haben, uns da vielleicht einen Vortrag machen könnten. Also es gibt den Andreas Graf aus Felbert, das ist ja auch, glaube nur eine halbe Stunde von Solingen entfernt, der Vorträge zum neuen kommunalen Finanzordnung, also für die städtischen kommunalen Finanzen, Vortrag hält und den könnte man auch mal ansprechen. Das hört sich gut an. Gut, dann Viersen haben wir eben schon irgendwie gehabt. Warum ist denn Viersen noch? Egal, dann Kreis Wesel. Da ist gerade nichts. Dann Wuppertal bitte. Ja, ich fange einfach mal an. Stefan Kotters wird mich gleich mal ergänzen. Wir haben Wuppertal aktuell 129 Mitglieder. Davon sind 20 bis 25 aktiv. Teil davon allerdings nur in Elberfeld oder Langerfeld. Dann haben wir insgesamt drei Stammtische in Wuppertal. Einmal Wuppertal-Barmen, Bergisches Land. Da treffen wir uns jeden Montag um 19.30 Uhr. Der zweite Stammtisch ist in Wuppertal-Elberfeld. Der findet am 1., 3. und 5. Donnerstag ab 20 Uhr statt. Und einen relativ neuen Stammtisch, Wuppertal-Ost, der findet jeden letzten Mittwoch im Monat ab 19.30 Uhr statt. Infostände sind regelmäßig geplant am 1. und am 3. Samstag, jeweils einmal im Wuppertal-Barmen, Wuppertal-Elberfeld, wobei wir da wegen der Weihnachtszeit Pause machen mussten, da die Weihnachtsmärkte Vorrang vor Infoständen haben. Ja, kommen wir mal zu den Crews. Wir haben zwei Crews bei uns in Wuppertal. Einmal die Crew Bergische Löwe, die tagt jede ungerade Woche um 19.30 Uhr in der Loge in Wuppertal-Barm. Und wir haben die Crew Wupperratten, da habe ich alle keine Termine. Ja, dann haben wir noch einen Arbeitskreis Kommunalpolitik, der trifft sich jede gerade Woche um 19.30 Uhr. Da wird zurzeit das Wahlprogramm für die kommende Kommunalwahl ausgearbeitet. Allerdings ist das mal ziemlich am Anfang und durch die Weihnachtszeit auch etwas in Stocken gekommen. Dann haben wir noch eine Arbeitsgruppe, die AG Piratenakademie. Das ist eine Schulungsreihe, die sich überwiegend an Senioren wendet, beziehungsweise an Leute, die gerade mit dem Computer anfangen. Da haben wir jeden zweiten und vierten Donnerstag in der Loge Wuppertal Barm die Schulungen. Auch jetzt wieder aktuell eine neue Anmeldung. Das heißt, da kommen auch neue Leute, die sich das angucken werden. Du bist fertig? Ja, Entschuldigung. Zu den Aufstellungsversammlungen. Wir haben insgesamt zwei Wahlkreise. Einen Wahlkreis teilen wir davon mit Remscheid-Solingen. Fangen wir mal mit dem Wahlkreis Wuppertal-Nord. Das beinhaltet ganz Wuppertal außer Kronenberg und Ronsdorf. Da steht schon relativ fest, dass wir am 23.02. Die Aufstellungsversammlung machen werden. Das für die wird auch in der Loge stattfinden, da wo auch der Stammtisch fürs Bergische Land stattfindet. Für den Wahlkreis 103 haben sich bisher erst drei Leute beteiligt an der Terminumfrage und die haben auch einen sehr engen Termin bisher alle nur gewählt, nämlich den 2.2., an dem allerdings zwei der Büropiraten nicht können. Deswegen könnte es dort sein, dass diese also auch auf den 23.2. verlegt wird. Sollte ich da kurz den Link haben für die Remscheider Piraten, dann gebe ich den weiter. Den schicke ich dann gleich rum. Danke. Wenn die Veranstaltung separat stattfindet, sollte es dann allerdings auch so sein, dass die in dem Wahlkreis stattfindet. Das heißt also entweder Wuppertal Süd, Remscheid oder Solingen. Und da ist halt bisher auch noch gar kein Ort vorgeschlagen. Deswegen müssen wir dort halt eben noch näher sehen, wie wir das Ganze machen. Also ich weiß, dass sich Remscheid dafür ausgesprochen hat, die zusammenzulegen. Ich weiß nicht, wie das in Solingen aussieht. In Solingen haben wir darüber auch diskutiert und haben eigentlich dafür uns ausgesprochen, die wohl in Solingen dann stattfinden zu lassen, weil da können die Remscheider und Wuppertaler eigentlich ganz gut erreichen, auch irgendwo in der Nähe der Stadtgrenze. Habt ihr schon einen Termin? Nee, wir sind auf die Remscheider zugegangen, weil von Wuppertal ist halt nur ein ganz kleiner Teil, der halt zu dem Wahlkreis gehört. Und ja, da haben wir aber leider keine Rückmeldung bekommen. Die gebe ich gern weiter, die Rückmeldung, beziehungsweise, also die sind offen, was den Termin angeht. Schick mir einen Link, ich gebe den weiter. Okay, das kann ja Julia dann vielleicht übernehmen. Okay. Ja, kann ich machen. Gut, dann ist weiterhin noch geplant, an alle Wuppertaler Piraten eine Holzpost zu schicken, um etwas mehr Aufmerksamkeit zu kriegen und die Leute wieder zu aktivieren, weil E-Mails gehen leider schnell unter. Da müssen wir jetzt noch mit dem Landesvorstand absprechen, ob das möglich ist, dass wir es mit der Einladung zur Aufstellungsversammlung verschicken oder extra machen müssen. Und extra. Extra, okay. Dann hatte ich das erledigt, das zusammenzuschicken. Dann gibt's noch Büroräume, die unser MDL angemietet hat. Da gibt's eventuell die Möglichkeit, dass der Landesverband sich noch mit einmietet. Da allerdings nicht, wie weit bis jetzt die Verhandlungen sind. Bisher gab's gar keine. Da kann ich was zu sagen. Wir sind noch in keinster Weise darauf angesprochen worden. Wo ist das? In Wuppertal Ost. Okay. Okay, dann werde ich mich darum mal kümmern und mal nachfragen, wie da der aktuelle Stand der Sache ist und werde dann auf der nächsten Regelmammel nochmal davon berichten. Stefan, machst du die Presse weiter? Ja, im letzten Monat hatten wir eigentlich nur eine Pressemitteilung, und zwar halt eben Stille Nacht auf den Weihnachtsmärkten. Die Bedeutung halt eben von GEMA, der Urteil halt eben entsprechend und relativ wenig Weihnachtsmärkte, wo halt eben Musik läuft. Dann ein Blog-Eintrag zu Sternschnuppen, einem Projekt hier in Wuppertal. Da haben wir berichtet darüber, welches es ermöglicht, dass halt eben auch Kinder aus sozial schwächeren Familien oder halt eben Heimkindern halt eben Weihnachtsgeschenke zur Verfügung gestellt werden. Und natürlich Blog-Einträge für Weihnachten und Neujahrsgrüße. Und in der Pipeline befindet sich noch eine Pressemitteilung über das Sozialticket, was halt ja VR-Arbeit eingeführt wurde. So, das war's dann. Okay, braucht ihr irgendwelche Hilfe in Wuppertal bei irgendeinem Projekt, was ihr jetzt macht, oder sonstige Hilfe oder irgendwas anderes? Also Projekte sind aktuell keine weiteren geplant. Sobald wir Hilfe benötigen, werden wir das auf jeden Fall auf der Mailingliste nachfragen oder halt auch im nächsten Regio-Mammel nochmal ansprechen. Ja, dann danke ich euch für die Vorstellung. Gerne. Dann wechseln wir den Regierungsbezirk und gehen nach Aachen. Ist jemand aus Aachen hier? Ja, bin da. Schieß los. Also, Mitglieder in der Städte... Was? Ich glaube, da hat er mal genießt. Okay, also Mitglieder in der Städteregion sind 255 gewesen Mitte der Woche. Wir haben so 40 bis 50 aktive Mitglieder. Wir haben ein eigenes Büro. Da finden Veranstaltungen mehrmals in der Woche statt. Arbeitskreis Kommunalpolitik einmal in der Woche, donnerstags. Aber eine Gruppe Sozialpolitik alle 14 Tage, dann Arbeitsgemeinschaften verschiedene. Es gibt einen Stammtisch, der offen ist für alle. Der findet einmal im Monat statt. Jeden zweiten Dienstag und da kommen dann auch schon mal so 50 bis 60 Leute dahin, wenn es nicht gerade so Gurkenzeit ist. Wir haben im Moment in der Stadt halt eben politische Projekte, die mit der Straßenbahn zu tun haben. Also die heißt ja Campusbahn und ist ein Projekt, was so eine Viertelmilliarde kosten soll und wo die Piraten sich dagegen ausgesprochen haben, weil das halt eben finanziell unbekannt ist. In welche? Also, Tobi, kannst du dich bitte stumm stellen? Wo es unbekannt ist, in welche finanziellen Dimensionen sich das entwickeln wird. Und da gibt es halt eben eine Bürgerbefragung, die eine, ich weiß nicht genau, wie es heißt, also Ratsbürgerbefragung. Das heißt, der Rat der Stadt hat beschlossen, dass es eine Bürgerbefragung geben wird. Die ist im März und dafür wird ein Papier vorbereitet, wo alle politischen Mandatsträger, also Fraktionen und Einzelratsmitglieder halt eben ihren Salmon dazu schreiben dürfen. Das ist zum Beispiel halt eben auch eine Sache, die wir halt im Moment vorbereiten für unser Einzelratsmitglied. Und das ist das Wesentliche, das wesentlichste Projekt, was es eigentlich gibt hier in der Stadt im Moment. Dann gibt es noch ein Problem, was ich ansprechen wollte. Und zwar, wir haben einen Zulauf aus einem, also in der Städteregion, in einer Stadt der Städteregion, gibt es ein CDU-Mitglied, das aus der Partei ausgetreten ist und in unsere Partei eingetreten ist und halt eben gerne auch an unserem bei uns als Direktkandidat kandidieren möchte und auch als Listenkandidat und halt eben noch keine Mitgliedsnummer oder keine Bestätigung bekommen hat. Da würde ich gerne mal wissen, wer da federführend ist, ob das überhaupt hier im Land ist oder beim Bund. Und zu der Aufstellungsversammlung kann ich sagen, wir haben die findet in einer Woche am 12. Ersten statt und Kandidaten dazu, also es gibt dazu Kandidaten, die für das Direktmandat aufgestellt werden wollen und das ist der Stand. Okay, deine Frage zu beantworten, also das Wahlgesetz lässt Kandidaturen von Parteilosen zu. Sollte diese Person wirklich parteilos sein. Allerdings unsere Satzung nicht. Unsere Satzung sagt nur Piraten, also Mitglieder der Partei dürfen kandidieren für uns. Die Frage, ob der Mitglied ist oder nicht, kann ich dir jetzt nicht beantworten, selbst wenn ich es wüsste. Mehr kann ich dir jetzt leider, glaube ich, auch nicht zu sagen. Also das heißt, kann eigentlich jeden beliebigen Verwaltungspiraten bitten, nachzugucken und ihm selber mitzuteilen, ob er jetzt Endmitglied ist oder nicht. Und wenn er es nicht schafft, bis zu dem Zeitpunkt der Aufstellungsversammlung Mitglied geworden zu sein, dann kann er auch nicht teilnehmen. Noch ein Hinweis, wir haben ja auf dem Bundesparteitag beschlossen, dass er auch den Mitgliedsbeitrag vorher bezahlen muss. Das müsste dann auch noch vorher passieren. Ja, okay, gut. Ja, also ich kann nur sagen, zum Landtagswahlkampf am Anfang des Jahres, wir haben im Vorstand bestimmt 5-6 E-Mails am Tag bekommen von Leuten, die ganz schnell auf die Landesliste für uns wollten und die gesagt haben, wenn das nicht klappt, oh, dann hat die Partei echt was verpasst. Also ja, also letzten Endes muss er sich sowieso erstmal demokratisch wählen lassen und ob ihr ihn dann wählt oder nicht, das steht dann wieder auf einem anderen Stern. Ja, ja, das sowieso, aber ich finde es halt eben schon ganz okay, wenn jemand, der sich unseren Zielen anschließt, auch wählbar ist. Also ich meine nicht wählbar, gesetzlich wählbar, sondern halt eben bei uns als Kandidat wählbar ist. Okay, also ihr habt ja diese Versammlung am 12. erst, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Wenn der jetzt erst vor kurzem eingetreten ist, dann hat der Landesvorstand ihn noch nicht aufgenommen, weil den letzten Aufnahmebeschluss haben wir, glaube ich, vor einem knappen Monat gemacht. Die nächste Sitzung ist nächste Woche Mittwoch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es könnte also sein, dass Jörg bis dahin die ganzen Eintritte uns dann vorlegt und wir dann darüber abstimmen werden, ob er aufgenommen wird oder nicht. Ah gut, das ist ja schon mal eine Info. Genau, und wenn er dann aufgenommen ist, dann bekommt der Akkreditierungspirat, der dann in Aachen akkreditieren wird, natürlich auch die Daten, wo dann auch seine Mitgliedsnummer mit dabei ist. Ja, genau, und ja, also da ist ja dann auch nochmal ein bisschen Spielraum zwischen dem Termin und dem Termin der AV-Panther. Ja, ja, klar. Ja, ich bin gespannt. In Ordnung. So, ja, dann, wenn du sonst nichts weiter hast, würde ich gerne nach Bonn gehen. Ja, das war's für mich. Dann danke ich dir. Jemand aus Bonn hier. Der Bernhard, den man leider irgendwie nicht hört. Dein Mikrofon scheint nicht offen zu sein. Immer noch nicht. Jetzt? Super. Okay. Ich habe schon was ins Pad geschrieben. Also wir versuchen uns jetzt hier weiter zu organisieren. Dazu, also das jetzt für Zukunft sozusagen. Wir versuchen eben das ein Bürgerbüro eben aufzubauen, das ja erstmal eins zu finden, sagen wir mal. Da versuchen wir eben das auch über diese dezentrale Landesgeschäftsstelle mit einzubinden, so alles Mögliche, damit wir das eben auch gestemmt kriegen. Denn die Finanzierung und die Besetzung ist natürlich das größte Problem. Unser größtes Projekt ist ja jetzt schon seit einigen Monaten unsere Oper. Wir haben ja unsere lokalen Finanzen der Stadt mal analysiert, beziehungsweise das ja versucht und zum größten Teil auch geschafft. Und wir haben ein Budget in Bonn von 1 Milliarde. Davon sind 100 Millionen freie Mittel, die die Stadt selber verteilen kann. Davon wiederum gehen etwas über 60 Millionen in Kultur und Sport. Davon wiederum ist ein Drittel allein die Oper. Und jetzt sollen eben Bäder geschlossen oder die Preise erhöht werden. Das soll es eine Bürgerbefragung geben vom Rat. Wir haben allerdings eine Initiative, die allerdings von Piraten gemacht wurde, die eine Anfrage an die Stadt gestellt hat, was eben für eine Bürgerbefragung beziehungsweise dann eben für einen Bürgerentscheid. Bürgerentscheid, genau. Ein Bürgerbegehren erstmal und dann würde das zu einem Bürgerentscheid, falls der Rat nicht zustimmt. So funktioniert das, genau. Und ja, und dazu muss man vorher eine Finanzierungsanfrage stellen. Und da haben wir es herausgefunden, eben wie viel die Oper wirklich kostet und was für den Rest der Kultur in Bonn geht. Und das ist sehr, sehr ungleich verteilt. Und da haben wir auch damit ein ziemliches Wespennest gestochen, weil alle Fraktionen im Rat sind dafür, die Oper nicht anzufassen. Also das ist schon fast religiös hier. Das ist sehr, sehr seltsam. Naja, sogar die Linke, die sonst eigentlich in dieser Beziehung sehr nah an unserer Position ist. Naja, auf jeden Fall ist das unser Kampf zurzeit, den wir mit eben PMs und Infos und so weiter an die Bürger eben versuchen zu kämpfen. Es gibt eine Pro-Sportstadt Bonn-Initiative der Sportvereine. Da sind über 100 Sportvereine organisiert, die uns auch unterstützen, soweit, zumindest die Führung davon. Und mit denen wollen wir eben auch das Bürgerbegehren eben zusammen organisieren, damit wir die Unterschriften zusammenbekommen und so weiter. Dies wird in den nächsten Monaten eben unsere Hauptaufgabe sein. Das wird uns auch ziemlich beschäftigen. Wir sind ja jetzt nicht allzu viele Leute. Der Boom hat ja ziemlich nachgelassen. Es kommen allerdings immer wieder jetzt aktive Piraten, die eben schon seit einer Weile aktiv sind, die dann mal zu unserem Stammtisch kommen, der übrigens jede Woche ist. Und die bleiben dann auch. Die arbeiten dann auch länger, sind auch länger mit dabei. Das ist sehr erfreulich, sodass wir unseren harten Kern durchaus erweitern konnten. Kannst du uns mal erzählen, wie ihr das macht? Die kommen zu euch und dann, wie geht's weiter? Nun, dann erstmal diskutiert in dem Sinne und die kriegen Aufgaben. Also es wird ja verteilt. Wir haben ja unseren AK Combo, Kommunalpolitik Bonn, der eben sich weiter mit den Kommunalpolitik beschäftigt. Das heißt, wir versuchen die Ausschüsse und die Ratssitzungen zu beobachten. Dazu haben wir ein System, wo wir eben unsere Eindrücke dann einpflegen, und eben inzwischen werden die Dokumente oder viele Dokumente, zumindest leider noch lange nicht alle, des Rates getaggt, auf Geo getaggt, und das jetzt haben wir ein System, was eben die Dokumente eben scrapped vom Ratssystem und bei uns dann eben in einer Karte darstellt, und da können wir unsere Kommentare dann dazu reinstellen. Das ist noch im Aufbau, also das ist noch nicht wirklich online, aber es funktioniert schon mal, die Grundfunktionen sind schon da. Das wollen wir dann auch eventuell anderen zur Verfügung stellen. Und die kriegen ihre Aufgaben und die erledigen die auch. Also das in letzter Zeit hat das durchaus gut funktioniert. Da sind zwar nur jetzt 3-4 Leute, aber immerhin, es wird ja so alle paar Wochen oder so, kommt immer ein neuer dazu. Naja, da hätte ich jetzt mal auch einen Aufruf eben an alle, die in Nordrhein-Westfalen, die auch eine Oper haben, das mal zu fragen, was das dort für Kosten, wie das finanziert wird, und ob man das uns dann mal zur Verfügung stellen könnte, die Information, weil das ist recht schwierig, wenn man da nicht in der Stadt ist, das herauszufinden. War noch eine Frage? Wenn der Neue kommt, macht ihr erst so euren ganz normalen Stammtisch, oder geht ihr erst auf den einen, fragt mal weshalb, warum und so weiter? Wie macht ihr das? Es wird schon, mit dem beschäftigen wir uns dann meist erstmal länger, ja. Also das ist ja recht unterschiedlich. Manche wissen schon genau, was sie machen wollen. Manche sagen, jetzt bin ich da, jetzt möchte ich mithelfen, jetzt gib mir mal was. Also das ist recht unterschiedlich. Und normalerweise fragt man dann schon, eben will man wissen, eben was dann motiviert, eben wieder aktiv zu werden und was jemand für Interessen hat und was er dann eben übernehmen kann. Auch zeitlich, weil die Ausschüsse zu besetzen, das ist durchaus ein zeitlicher Aufwand. Aber ich glaube, das ist eine unheimlich gute Sache, dass er die direkt mit Aufgaben einbindet. Ja, ich glaube, das ist auch die einzig mögliche, ehrlich gesagt, weil wenn man so unverbindlich bleibt, das funktioniert nicht auf Dauer. Also dann ist das so Larifari, und das war ja eben vorher, wo so viele waren, da war es eben fast unmöglich, wieder die Leute unterzukriegen. Dann hat man eben teilweise Aufgaben verteilt, bei den anderen hat man gesagt, ja, warte mal, wir finden schon sicher was für dich, und die sind dann nie mehr erschienen. Also das war jetzt meine Erfahrung. Wird denn da Beethoven irgendwie vorgeschoben wegen der Operngeschichte in Bonn, oder warum sind die anderen Parteien so unkritisch? Das ist wirklich schwierig zu sagen. Also Beethoven auch, aber Beethoven ist ja keine, wird auch vorgeschoben, wobei Beethoven ja nur eine Oper hatte. Nein, Fidelio. Genau. Und deshalb ist das immer ein schlechtes Argument. Das kann man ja immer sofort sagen, dass das eh nicht da oder kaum da gespielt wird. Es werden allerdings auch andere Sachen da gespielt. Also da gibt es so eine Serie, Quatsch, keine Oper heißt das. Das sind dann solche Comedy-Sachen, die dann eben dort stattfinden. Die eine schwarze Null dann schreiben, während alles andere eben sehr, sehr zuschussträchtig ist. Eine Neuinszenierung, vorher gab es 7 pro Jahr, jetzt sind es nur 6. Eine kostet 2,5 Millionen und jede Abend kostet 200.000. Dabei wird jede einzelne Eintrittskarte mit 230 Euro subventioniert. Also das ist auch einer der höchsten Werte in Deutschland. Darum ist das auch sowieso recht kritisch zu sehen, warum das unbedingt so viel sein muss. Ich weiß, in Darmstadt sind das, glaube ich, 79 Euro und die fragen sich auch, wie sie das reduzieren könnten. Und warum das jetzt genauso ist, also das wir haben die Vermutung, dass das auch mit den Freikarten zusammenhängen kann, die Ratsmitglieder bekommen, aber so ganz schlüssig sind wir uns da noch nicht. Das erfährt man ja auch nicht direkt von den Leuten. Vielleicht, wenn wir übernächstes oder nächstes Jahr im Rat sein sollten, dann werden wir vielleicht Näheres erfahren. Ansonsten versuchen wir eben immer mehr auch die Altmitglieder einzubinden, weil wir haben ja 250 Mitglieder, aber die aktive Teil ist irgendwie sehr schwach zurzeit. Also trotz der paar neuen Leute, die da dazu gekommen sind. Also da haben wir jetzt einen Newsletter gestartet und versuchen auch sonst eben durch direkte Ansprache der Mitglieder noch eben die zu reaktivieren. Ihr seid ja auch nur Studentenstadt, also mit einer renommierten Universität. Sind das denn mehr Studenten oder kommen die eher nur so für ab und zu mal? Das sind eher weniger Studenten. Also wir haben ja auch eine Hochschulgruppe. Das sind jetzt 3 Leute, die im Stupa da sitzen und auch mit den Aster stellen. Und aber aktuell sind das so jüngere Selbstständige eigentlich. Okay. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für die Vorstellung und dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt weitergehen nach Düren. Aus Düren scheint keiner da zu sein, dann Euskirchen jemand hier. Irgendjemand hat Eintragung für Euskirchen gemacht. Meistens nur zu einer Aufstellungsversammlung. Aktuelle Projekte waren der Tag der kommunalpolitischen Arbeit. Der findet am 2. Februar statt. Dann die Gründung eines neuen Stammtisches im Südkreis. Vernetzung mit den Piraten aus der Vulkaneifel, Trier, Rheinland-Pfalz. Zur Erarbeitung grenzübergreifender kommunalpolitischer Themen. Die Teilnahme an Räten und Ausschüssen sämtlicher Städte und Gemeinden im Kreisgebiet. Gewünschte Hilfe. Okay, da weiß ich, wer das geschrieben hat, der Christoph. Offene Tickets beim Landesschatzmeisterverwaltung Vorstand. Kann sich sicher sein, dass es im Vorstand rege behandelt wird. Allerdings wissen wir nicht, wer dafür zuständig ist, diese zu behandeln. Dann eröffnen ein eigenes Bankkonto hat man vor. Und das sind alles dann Finanzsachen, die, glaube ich, keinem hier irgendwas sagen. Gut. Dann jemand aus dem Kreis Heinsberg hier. Jemand aus Leverkusen hier. Ja, Leverkusen, Kinder, hallo. Ja, hört man mich? Ja, Olaf, man hört dich. Ja, wunderbar. Wir haben aktuell 4-mal im Monat treffen wir uns, davon halt 3-mal im Stammtisch, einmal im AK-Kommunal. 6 bis 10 Piraten so im Schnitt bei den Stammtischen. Dann haben wir auf dem Stammtisch, der diese Woche war, die ersten Planungen zur Aufstellungsversammlung, zur Wahl des Direktkandidaten besprochen, wo wir es machen wollen, wer antreten möchte und weiter fort. Dazu wird noch eine kleine Umfrage gemacht über die Mailingliste, weil verschiedene Örtlichkeiten in Frage kommen. Wir haben halt den Wahlbezirk zwischen Köln 4 und Mülheim und müssen uns da halt einigen mit Köln, Mülheim, Hamburg. Ja, die letzten Projekte waren die Gründung des Piratenbüros hier in Leverkusen, was sich das ganze Jahr gezogen hatte mit Landschaftsfrage und Co. Das ist vollzogen. Wir haben also in Leverkusen seit Dezember das Piratenbüro mit 5 WHO-Piraten. Ja, die Projektgruppe, die wir dazu gegründet hatten in 2011, hat somit so aufgelöst. Am Ende des Jahres Ziel war erreicht. Ja, Stammtischflyer sind fertig geworden letzten Monat für Leverkusen. Da sind auch die Rechnungen, glaube ich, schon per Post an die Schatzmeisterin gegangen. Täuscht einer von den Büro-Piraten macht. Aktuelle Projekte sind klar die Planung zur Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl. Dann wurde vor kurzem eine Mission hier in Leverkusen angeregt, auch von unseren Landesabgeordneten angestoßen, da hier in Leverkusen ja die A1 vielleicht bekannt in ganz NRW marode ist und da ein Neubau auch kurz oder lang stehen wird. Gibt es diverse Vorschläge, wie diese Brücke halt auszusehen hat, und da werden gerade eben schon auf unterschiedlichen Ebenen in Mailing-Listo. Ja, kleine Projekte. Der Ruben Calvera aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis hatte uns da vor kurzem darauf angesprochen, ein Freifunknetz in Leverkusen aufzubauen. Dazu werden noch weitere Gespräche bei den nächsten Stammtischen geführt, wo er auch anwesend sein wird, um uns da weitere Informationen zugänglich zu machen. Ja, Erfahrung mit neuen Piraten. Es waren jetzt vom letzten Stammtisch erfreulicherweise wieder einige neue interessierte Bürger dabei, die auch wiederkommen wollen. Zum unserem Wanderstammtisch stehen wir. Ach ja, den hatten wir auch gegründet letztes Jahr. Einen Wanderstammtisch innerhalb von Leverkusen, um halt anstatt es immer über Infotische an den gleichen Stellen zu machen, haben wir also den Wanderstammtisch innerhalb von Leverkusen gegründet, um halt auch entferntere Ortsteile wie Patscheid und Rheindorf, wo man halt nicht so häufig ist, dort mal praktisch ja zu inkludieren, würde ich mal sagen, um da die Leute auch mal zeigen, hallo, hier gibt es Leverkusen ein paar Piraten aktiv, ihr könnt uns Fragen stellen, sprechen mit Stammtischen. Ja, und dieser Wanderstammtisch, der wechselt halt seit Ort jeden Monat ein anderer Stadtteil. Ja, gewünschte Hilfe. Einige haben noch keine Datenschutzpflicht abgegeben, die aber gewählt Ruhrpiraten sind. Das soll jetzt kurzfristig noch passieren. Da müssen wir halt noch irgendwie rauskriegen, wo die Termine dafür sind. Und dann wurde ja auch der Zugriff auf den Request-Tracker gewünscht. Ja, das glaube ich so aus dem FF gerade. Ja, also kann ich dazu sagen, also ohne Datenschutzverpflichtung können wir leider keinen Zugriff auf irgendein System von uns gewähren. Solange die da ist, gehen wir einfach mal in Treu und Glauben davon aus, dass ihr auch die Datenschutzbelehrungen machen werdet. Und da hat ja auch unser NRW-Datenschutzbeauftragter jetzt selber schon Schulungen angekündigt, und der Bundesdatenschutzbeauftragte macht nach wie vor auch Schulungen, und Ruben hat jetzt hier auch gerade den Link in den Mumble-Chat gepostet. Ja, es sind halt noch einige von, also nicht alle haben Datenschutzrichtungen abgegeben, es sind halt einige, die noch nicht gemacht haben, die haben halt darauf drängt, das auch halt möglich sein zu machen, um halt zu bekommen. So sollte das eigentlich. Ah, okay, also die können uns die, also in den, die Datenschutzverpflichtungen, das sind ja 5 Papiere, und auf den Seiten 2 bis 4 steht eigentlich drin, was so der Kern des Datenschutzes ist, und zusätzlich muss es leider auch noch diese Belehrung geben, dann halt der Datenschutzbeauftragte selber durchführt, aber durch die Unterschrift auf dem 5. Zettel erkennt man halt schon mal zumindest die Regelung an, für da alles das, was in 2 bis 4 auf den Zetteln halt da steht. Und damit ist der Landesverband einstweilig erstmal zufrieden. Natürlich sollte dann die Datenschutzbelehrung trotzdem stattfinden. Insofern, wenn die wirklich Zugriff wollen, dann sollen sie einfach das ausfüllen, sich natürlich dann die Zettel 2 bis 4 intensiv durchlesen und verstehen, und dann ist das eigentlich kein Problem, dass sie Zugriff bekommen. Aber diese Datenschutzbelehrung tut nicht wirklich weh, dauert eine Stunde oder so, und dann ist man fertig, Zettel unterschreiben, wegschicken, Sache erledigt. Ja, genau. Sicher, klar. Ich habe das ja auch schon mal mitgemacht. Es wurde halt nur auf dem letzten Topic nochmal angesprochen, weil einige der gewählten Büro-Piraten hatten das halt nicht. Und ich sollte mich halt kümmern, trage ich mir jetzt vor. Ich habe ja jetzt die Info bekommen. Ich hätte diese Link fürs Brandenburg-Wiki. Ja, das war's. Ja, danke ich dir. Dann die Frage, ist jemand aus dem Oberbergischen Kreis hier? Aus dem Rhein-Erft-Kreis? Jupsi. Ja. Dann schieß mal los. Carsten, legst du los? Okay, also Stammtische haben wir einmal im Monat und zusätzlich einmal im Monat Rhein-Erft-Mumble, was allerdings bisher relativ wenig Beteiligung hat. Die Aufstellungsversammlung, ach ja, aktive Piraten gibt es ungefähr 15 bis 30, das schwankt allerdings sehr stark. Bei der letzten Mitgliederversammlung im November waren es etwas mehr als 30. Wir haben 171 Mitglieder. Wir brauchen jetzt zwei Aufstellungsversammlungen, einmal für den größten Teil des Rhein-Erft-Kreises und dann noch eine für ein paar Gemeinden zusammen mit Euskirchen. Die für die paar Gemeinden mit Euskirchen zusammen ist, wie eben schon gesagt, geplant und der Termin steht auch fest, es ist am 12. Die für den Rhein-Erft-Kreis selbst ist noch nicht geplant. Die nächste Mitgliederversammlung wird irgendwann zwischen dem 16.02. und dem 31.03. stattfinden. Da läuft gerade eine Lime-Survey-Umfrage zu. Dort wird dann eine Kreisverbandsgründung wahrscheinlich stattfinden. Und zu geplanten Projekten sagt am besten Janis was. Ja, was zurzeit ganz oben auf der Prioritätenliste ist, ist wie bereits gesagt Gründung eines Kreisverbands in nächster Zunft. Entsprechend ist unsere PG-Kreisverbandsvorbereitung sehr aktiv, die sich am 13. wieder im Mambel, Raum Rhein-Erft-Kreis treffen wird. Unsere andere Baustelle ist der AK Kommunal. Wir bereiten einen Entwurf für ein Kommunalprogramm vor, das dann auch als Vorlage für die einzelnen Crews dienen kann soll. Das möchten wir dann auch auf der KMV abstimmen, bei der wir auch den Kreisverband gründen. Da trifft sich zurzeit der AK Kommunal wöchentlich, um daran zu schreiben, jeweils mittags ebenfalls 20 Uhr Rhein-Erft-Mambel. Da sind natürlich alle herzlich eingeladen, die sich dafür interessieren. An kleineren Veranstaltungen. Wir wollen eine Schwerpunktveranstaltung zum Thema Piraten und Umweltschutz machen, weil es da gerade aus Brühl großes Interesse dran gibt, dass wir sowas auf die Beine stellen und umweltpolitisch auch Profil zeigen. Wir haben hier im Rhein-Erft-Kreis viele Bürgerinitiativen, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Erweiterung des Phantasialandes, Braunkohletagebau, aber auch die Raffinerien in Wesseling. Und da können wir halt ein sehr gutes politisches Angebot liefern, wenn wir da unsere Bürgernähe und auch den direkten Zugang zur Politik betonen. Daher möchten wir da eine Veranstaltung für Bürgerinitiativen aus dem Kreis machen und versuchen derzeit auch Landtagsabgeordnete, die sich mit Umwelt beschäftigen, namentlich Lukas Lammler und den Herrn Rohwedder, zu akquirieren für. Das sind unsere mittelbaren Projekte derzeit. Okay, ja, das hört sich doch ganz gut an. Wir dann noch eine Baustelle hätten, wäre die Mitgliedsausweise, wurde uns vom verflossenen Verwaltungspiraten noch immer nicht zukommen. Wir haben ihn mehrfach per E-Mail angeschrieben, aber da kam keine irgendwie geartete Reaktion zurück. Ich weiß nicht genau, was wir da machen sollen. Ja, im Moment scheint es noch so zu sein, dass es da, also das habe ich jetzt nur aus vom Hören sagen, dass es da wohl noch ein Schiedsgerichtsverfahren gibt gegen die Beschlüsse der Kreismitgliederversammlung. Ja, das müssen wir irgendwie abwarten. Und danach werden wir dann, denke ich mal, auch entsprechend Maßnahmen ergreifen können, um die Mitgliedsausweise dann auch ihren Besitzern zukommen zu lassen. Ja, genau, wegen dieser Anfechtung. Einfach eine allgemeine Information. Gibt es eine Möglichkeit, dass man vom Schiedsgericht Auskunft über den Verfahrensstand dazu bekommen könnte? Weil die Presse hier im Kreis interessiert sich dafür. Gute Frage. Also da das Schiedsgericht nicht mal im Vorstand irgendwas sagt, weiß ich nicht, ob das Schiedsgericht überhaupt irgendwem eine Auskunft gibt. Okay, danke. Was wir noch gebrauchen könnten, wären Tischfähnchen für Stammtische. Ja, also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, was die Tischfähnchen angeht. In unserem Werbemittelportal aus dem Verwaltungsportal heraus sind momentan keine verfügbar. Wir könnten mal wieder welche bestellen, da kann ich mal mit dem Carsten drüber sprechen, weil es macht Sinn, dann eine größere Stückzahl zu bestellen, damit der Preis dementsprechend günstig ist. Weil beim letzten Mal hatten wir dann halt einen Stückpreis von so um die 20 Euro gehabt. Alternative wäre noch der P-Shop der Piratenpartei. Da liegen die Beachflex, die dort angeboten sind, allerdings bei 28,50 Euro. Ich spreche das jetzt am Wochenende mal mit dem Carsten ab, ob wir da mal wieder welche nachbestellen. Wie viele Stammtische habt ihr? 5 aktive derzeit. Und einen Wanderstammtisch. Das wären ja schon alleine 6. Gibt es denn noch weitere Stammtische, die Interesse haben an so einer Tischfleck, also an einer Table Flag? Ja, hier. Schweinbunnen. Ja, ich bin auch so. Borken auch. Ja. Wie wäre es, wenn wir ein Pad aufmachen dafür und sich die Leute eintragen? Das wäre, glaube ich, am intelligentesten. Ja, das wäre sehr gut. Gucken, ja. Ralf, machst du einfach eins auf und dann können wir das ja gleich hier rumgeben lassen. Ich mache eins auf und poste es dann. Super. Und wo wir gerade bei Carsten sind, wir warten noch auf den Inventaraufkleber für unseren Pavillon und das Tischset steht auch aus. Ja, das Tischset ist, glaube ich, weiß ich nicht, ob das schon bestellt ist. Also ich weiß, dass Carsten auf jeden Fall noch ein Angebot hatte, was er überprüfen wollte. Aber da weiß ich nicht, ob er das schon geholt hat. Und ja, der Aufkleber in der Tat, der hätte mittlerweile schon längst in der Post sein sollen. Erinnern ihn nur bitte konstant dran. Ja. Das war's, glaube ich. Oder Carsten, haben wir noch was? Ich glaube nicht. Volker, irgendwas aus Poolheim? Nö, eigentlich nichts Besonderes aus Poolheim. Außer nächsten Samstag Ortsverbandsgründung, aber sonst nichts Besonderes. Ja doch, Rheinlandtag. Wir haben ja am 19. den Rheinlandtag in Poolheim, wo auch unter anderem auch Kandidatengrillen ist und diverse Bürgerinitiativen die Möglichkeit haben, sich vorzustellen. Dann war's das jetzt, glaube ich, aus dem Rhein-Erft-Kreis. Ja, dann danke ich euch allen. Dann kommen wir in den Rhein-Sieg-Kreis. Jemand hier? So, Ralf hat jetzt gerade auch das Pad für die Tisch-Beach-Flex gepostet. So, dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Schönen guten Abend. Ich fürchte, ich bin heute alleine. Ja, also wir haben ungefähr 120 Piraten im Kreis. Davon sind 20 ungefähr aktiv. Wir haben aktuell ein paar Probleme. Und zwar haben wir ein Piratenbüro, was leider immer noch keinen Zugriff auf die Mitgliederdaten hat. Da werden wir seit ungefähr 2 Monaten vertröstet. Wir haben eine Kreismitgliederversammlung gemacht vor ungefähr 3 Monaten, wo wir unser Piratenbüro gegründet haben. Da haben wir vor ungefähr 4 Monaten eine vorläufige Rechnung eingereicht, wo ungefähr 3 Monaten dann, 2 Tage nach der Veranstaltung, die Rechnung direkt als Original, vor ungefähr 1 Monat nochmal und vor 2 Wochen haben wir die 2. Mahnung bekommen. Es ist leider immer noch nicht bezahlt. Wir haben es jetzt aus privater Tasche bezahlt. Dann stellen wir gerade Webserver um. Da müssten wir dann uns irgendwie mal überlegen, wie wir das finanzieren. Wenn wir unsere Kreismitgliederversammlung seit 3 Monaten immer noch nicht bezahlt bekommen, ist die Frage, wie finanzieren wir einen Webserver? Also die Sache mit der Kreismitgliederversammlung war, dass ihr das irgendwie vorher nicht richtig beantragt hattet. Das haben wir dem Mike auch so mitgeteilt. Haben gesagt, dass ihr dann Nachbeschluss machen sollt, also einen Nachantrag, der ist aber nicht angekommen. Insofern konnten wir da nichts verabschieden. Was die Büropiraten angeht, da ist leider nach wie vor kein Eintrag für die Datenschutzverpflichtung gegeben. Die Freischaltung für das VPN, um auf den Server zuzugreifen, wo das eventuell liegen könnte, habe ich erst am Donnerstag. Da hatte ich aber bisher keine Zeit, danach zu gucken, aber das werde ich jetzt am Wochenende nachholen, weil ich da sämtliche Piratenbüros und Kreisverbände nochmal unter die Lupe nehmen werde, ob da die Datenschutzverpflichtungen alle auch aktuell sind. Und dann, wenn ich die dort finde, dann werde ich da auch die Freischaltung von Klaus und Anja machen. Ja, und von mir wäre vielleicht auch nicht schlecht, weil meine liegt da bestimmt seit 5-6 Monaten. Für was bist du denn gewählt worden? Ich bin IT-Pirat. Ja, dann bekommst du keinen Zugriff auf die Mitgliederdaten. Ich weiß, aber ich würde mich gern für die E-Mail-Liste zum Beispiel dann eintragen. Okay, da spricht nichts gegen. Ja, dann haben wir noch ein paar Twitter- und Facebook-Accounts umgestellt auf mich und erstellt. Und ja, dann haben wir vor Weihnachten die Gründung für die Bundestagswahl, haben wir eine Projektrunde gegründet. Da ist der Zuspruch aus dem gesamten Kreis leider sehr mau, aus Wermelskirchen, wo alle Gründungsmitglieder bis auf 1 herkommen, natürlich sehr hoch. Das würde ich gleich noch sagen. Dann haben wir 2 neue Mitglieder in Wermelskirchen. Wir haben für die Projektgruppe Wahlen im Moment so das Ziel, dass wir sehr eng mit der AG Wahlen, AG Bundesmittel und so weiter zusammenarbeiten. Wir hatten bisher 1 Arbeitstreffen im Mumble, das nächste ist in 12 Tagen, meine ich jetzt, in Burscheid, also quasi im Zentrum vom Kreis, um da vielleicht ein bisschen höheren Zuspruch zu erlangen. Wir haben ein Ideenpad, wo schon ziemlich viele interessante Sachen drinstehen, den Link stelle ich gleich rein. Wir haben da besonders die Idee, diese Bundestagsthemen zu einigermaßen zu ordnen auf Sachen, die hier im Kreis interessant sein könnten und uns dann zu überlegen, was man so als Pro-Kontra-Argument auf der Straße da quasi beantworten kann und besonders so Rückfragen beantworten. Und dass es durchaus sein kann, dass man Fragen auf der Straße nicht beantworten kann, die aber durchaus interessant sind, sie zu beantworten, und wollten dann mit einer gewissen mit gewissen Tools dann im Nachhinein die Fragen der Leute noch zu beantworten, so nach dem Motto, wir drücken ihnen eine Karte in die Hand und Fragen werden auf jeden Fall beantwortet. Eine coole Idee. Ja, dann das Tool wäre dann erstmal mein Vorschlag AskFM. Habe ich schon einen Account erstellt. Da braucht man sich nicht registrieren. Man kann das anonym machen, man kann sich da anmelden, man kann es mit Anmeldung machen und entsprechend kann man dann den Leuten sagen, hier findet ihr die Antworten. Da ist noch so ein bisschen die Frage, wer beantwortet die, weil da steht RBK drin. Im Moment ist die Sache, hier ist eine Spaltung im Kreis, auf die ich gerne nochmal ein bisschen eingehen möchte. Wir haben in Bergschlagbach viele Piraten, wir haben in Wermelskirchen viele Piraten, der Rest des Kreises ist quasi tot. Da gab es einen großen Disput zwischen zwei Parteien. Die einen wollten einen Direktkandidaten, die anderen nicht. Das ist jetzt schon 2 Monate her ungefähr. Es schwelt immer noch im Kreis. Am Ende des Jahres gab es einen riesigen Knall, weil es so ein paar Mitglieder gibt, die halt gerne arbeiten würden hier in Wermelskirchen, die in Bergschlagbach das ständig torpedieren. Alles aus Bergschlagbach aber ziemlich als Konsens für den ganzen Kreis angesehen wird und wir in Wermelskirchen da auch nicht wirklich was gegen haben bei den meisten Sachen. Und dass man dann halt sehr am Arbeiten gehindert wird, ist sehr schade und da versuchen wir gerade eine Schlichtung irgendwie anzuleiern. Da war der faire Pirat, ist ja auch hier, den haben wir eingeladen, das Ganze ein bisschen zu beaufsichtigen von außerhalb des Kreises und haben da, glaube ich, heute, gestern, morgen wird eine Einladung dafür rausgehen und hoffentlich mit reger Beteiligung. Habt ihr denn auch von unserer Mediatorengruppe Gebrauch gemacht oder wisst ihr, dass die existiert? Wissen wir, wollten da noch nicht wirklich drauf zugehen, weil es eben noch nicht so ein offener Streit ist, sondern immer so unterschwellig und wir hoffen, den halt vorher schon ein bisschen zu bereinigen, zu besänftigen. Okay. Dann haben wir in Wermelskirchen ein paar Themen. Das wäre die PCB-belastete Realschule. Die Aula ist im Moment überhaupt nicht mehr begehbar, außer mit Mundschutz. Die Räume bei den Schülern sind ungefähr, also ich meine, die Einheit wäre 105, die Einheit ist mir jetzt entfallen, aber es sind, glaube ich, 150 ist der Schwellwert und im Moment sind wir bei 148 bis 152. Also manche Räume sind begehbar, manche nicht. Es werden gerade 8 Lüfter aufgestellt, die versuchen, Frischluft zuzupumpen und Abluft abzupumpen, damit der Schwellwert noch ein paar Monate unter dem Wert bleibt. Dann gibt es im Moment den Vorstoß, wir könnten ja eine neue Schule bauen, da wir aber nächstes Jahr, also jetzt das gerade angefangene Jahr im Haushaltssicherungskonzept sind, was wir letztes Jahr schon auf freiwilliger Basis waren, wird das sehr schwer. Also wir werden eine neue Schule in Wermelskirchen nicht aus irgendwelchen Ressourcen stemmen können. Selbst wenn wir noch nicht ein wirkliches Minus in der Kasse haben, sondern bisher noch mit Eigenkapital in Form von Häusern das Minus einigermaßen in Grenzen halten. Jetzt merkt man, ich bin in regionalen Sachen nicht ganz so bewandert. Ich versuche das jetzt nur zusammenzufassen, weil der Mike der Einzige ist, der hier regional viel tut und der leider nicht anwesend ist. Dann ist noch unsere Polizeiwache ist auch quasi nicht mehr benutzbar, weil gewisse Sachen wie ein kaputtes Dach nicht mehr reparabel sind, beziehungsweise sich nicht mehr lohnt. Und auch Gefängniszellen umgebaut werden müssten und die Tiefgarage für die Autos nicht von der Höhe befahrbar, weil dann das Blaulicht abgefahren würde. Entsprechend gibt es so ein paar Ideen, eine war vom Bürgermeister ein altes Gebäude umzubauen. Da war dann irgendwie, ja, wir könnten ja da einen Investor holen. Dann hatte er auf einmal einen Investor, der scheint jetzt wieder weg zu sein. Das große Problem ist, dass wir wohl Leichlingen dazu bekommen und Burscheid und Leichlingen und Wermelskirchen so ziemlich am weitesten auseinander sind. Das ist ungefähr so wie Köln-Bonn gefühlt von der Verbindungsgeschwindigkeit. Also es ist sehr schwer, da einen Konsens für beide Seiten zu finden. Und die Wermelskirchner haben da sich auch sehr für ausgesprochen, dass das auf Wermelskirchner Stadtgebiet bleibt, also die Bürger. Und jetzt ist einfach die Frage, wie finanziert man da etwas, was halt für alle Seiten noch einigermaßen akzeptabel ist. Dann haben wir ein Freifunknetz im Aufbau, da sage ich jetzt nicht viel zu, es geht im Moment um technische Details und da ist der Zuspruch im Moment sehr hoch, egal wo man hingeht, in irgendein Geschäft, die werden einem quasi aus der Hand gerissen. Flyer wären nicht schlecht, wenn wir welche bekommen könnten, genauso Aufkleber, Tischfahnen, Mitgliederausweise wären echt super. Mitgliederausweise weiß ich, da fehlt noch die Datenschutzerklärung, damit sie überhaupt jemand abholen kann, da habe ich schon eine Rückmeldung. Ja, das wäre es dann, glaube ich, erst ein Rückfragen. Von meiner Seite nicht. Ich danke dir auf jeden Fall, Ruben, für die ausführliche Situationsschilderung im Rhein-Schwäbischen Kreis. Wenn es sonst keine weiteren Rückfragen gibt, würde ich dann gerne weitergehen in den Regierungsbezirk Münster. Und zwar da nach Borken. Der faire Pirat möchte nichts sagen. Sonst jemand aus Borken hier? Gut, dann machen wir weiter mit Bottrop. Bottrop ist nicht Regierungsbezirk Münster. Okay, wozu gehört's dann? Ist im Ruhrgebiet. Ja, Ruhrgebiet ist aber kein Regierungsbezirk. Auch wenn verschiedene Leute das wünschen. Das weiß ich nicht genau, zu welchem Regierungsbezirk das gehört, aber nicht zum Münster. Ja, okay. Coesfeld. Ist jemand aus Coesfeld hier? Dann Gelsenkirchen, bitte. Ja, ich glaube, hier außer mir ist noch der Jürgen Hansen und der Hartmut war auch, glaube ich, vorhin hier. Ja, wir sind alle zahlreich vertreten heute hier aus Gelsenkirchen. Ich würde dem Jürgen dann mal den Vortritt lassen erstmal. Ja, warte mal, ich will mal nur meinen Fernseher leise stellen, dann fange ich mal eben an. Es ist ja nicht viel und du kannst ja dann sicherlich gleich ergänzen. Wir haben in Gelsenkirchen hier ein bisschen Weihnachtsferien gemacht, piratische. Könnt ihr mich hören? Ich habe nämlich ein neues Mikro. Ja, ja, alles super. Ach, super weiter. Danke. Du übersteuerst ein klein wenig, aber ist schon okay. Ja, ich gehe mal ein bisschen mehr vom Mund weg hier. Ist besser jetzt? So super. Ja, alles klar. Wir haben also, wie gesagt, eine kleine Weihnachtsfeier hier in Gelsenkirchen gemacht. Sind auch ein paar Piraten erschienen, die Schläfer waren, wenn ich das mal so bezeichnen will, von denen wir lange nichts gesehen haben. War eine super Feier, hat allen prima gefallen, hat ein bisschen zum Zusammenhalt beigetragen. Ja, was ja bei uns in Gelsenkirchen nicht immer so der Fall ist, aber es war, hat allgemein einen Anklang gefunden und dann sind wir mit Wirkung irgendwo so in der letzten Woche vor Weihnachten in piratische Weihnachtsferien gegangen, haben gesagt, jetzt machen wir mal nichts, jetzt widmen uns den Familien und haben jetzt wieder angefangen. Wir haben am 7.1. den ersten Stammtisch, wir haben ja drei Stammtische in Gelsenkirchen, Süd, West, Nord, haben am 7.1. den Stammtisch Süd, haben dann am 14.1. den Stammtisch hier bei uns in West, den wir bräuen, vom Glück auf AK, haben unsere erste AK-Sitzung am 8., also gleich den Tag darauf. Die wird sich dann mit unserer Aufstellungsversammlung beschäftigen. Auf der Agenda haben wir weiterhin als Priorität für dieses Jahr die Arbeit des Stadtwahlprogrammes. Da hatte ich schon mal was dazu gesagt in der letzten Regio-Mumble-Sitzung. Also diesem Jahr werden wir uns damit befassen, ein Stadtwahlprogramm aufzustellen und in die Kommunalwahlen reinzustarten. Zur Aufstellungsversammlung wird sicher der Axel gleich noch was sagen. Ja, und sonst wie gesagt, gibt es im Moment, dieses Jahr ist ja noch sehr jung, noch nicht viel zu sagen. Vielleicht noch ein Wort zu unserer Aktion Stadtgespräch. Ich hatte angekündigt ja in der letzten Regio-Mumble-Sitzung, dass wir im Winterhalbjahr das in den Gaste machen werden. Wir werden also jetzt im Februar einen Stadtbezirk besuchen, das ist Hessler, und werden dort vorher die Werbetrommel kräftig rühren, um auch die Leute in die Gaststätte zu kommen. Wir werden dort das GE-Stadtgespräch fortführen, was wir sonst so alle 14 Tage mit Infostand an jeder Straßenecke gemacht haben. Aber jetzt ist es einfach zu kalt und zu hässliches Wetter, um daher zu gehen, draußen zu stehen. Deswegen haben wir das ja im Winterhalbjahr in regionale Kneipen verlegt, auf Deutsch gesagt. Also soweit zu mir. Jetzt könnte ja Axel eventuell noch fortfahren oder Hartmut, wenn er noch was zu ergänzen hat. Ich hätte erstmal soweit nichts mehr, Alex. Ja, kurz, ich habe bei Abzeile 1063 mal was ins Bett reingeschrieben. Vielleicht, dass der Jürgen dann noch was ergänzt bezüglich des dessen, was er gerade gesagt hat. Ich komme nicht rein ins Bett, Axel. Ich habe es okay. Versucht vorhin. Ah, das, du musst das andere nehmen. Ah ja, okay. Also das, was vorhin da der Alexander Reinsch reingestellt hat, kann ich nicht aufmachen, komme ich nicht rein. Okay, ja gut, kann sein. Aber gut, das können wir auch im Nachhinein noch. Oder ich weiß nicht, ob das geht im Nachhinein oder sollte. egal, aber viel, ich habe da also schon was reingeschrieben und ja, wie gesagt, da ist, zu der AV ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Wir planen zwar danach, wenn Zeit ist, das weiß man ja vorher nicht, dann noch programmatisch was zu machen im Rahmen einer KMV. Ja. Aber das hängt so ein bisschen noch ab, wie lange die AV dauert. Wenn die da 3-4 Stunden dauert, wird danach nicht mehr viel Zeit dafür sein. Aber dann müssen wir irgendwas extra planen. Also das ist auch kein Problem. Ja, ansonsten kann ich zu dem, was Jürgen gesagt hat, eigentlich nur zustimmen. Also wir üben hier den Schulterschluss in Gelsenkirchen. Das hört sich ja sehr gut an. Ja, gut, dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg in Gelsenkirchen. Es sind ja viele Projekte, wie wir beim letzten Mal bereits gehört haben, die ihr so bearbeitet. Und ja, weiterhin viel Erfolg und ein gutes Jahr 2013. Dann, ich habe noch eine Frage, ja, Alex, bitte. Weil ich die einmal habe. Hör mal, wie ist das denn jetzt mit dieser ganzen Geschichte, wo man so drüber spricht, mit diesen nicht bezahlten Mitgliedsbeiträgen und der Stimmabgabe bei einer Mitgliederversammlung? Ist denn das jetzt korrekt so, dass selbst das Mitglied, was nicht seinen Beitrag bezahlt hat, trotzdem vollwertiges, berechtigtes Mitglied auf einer, egal ob jetzt hier Kreismitgliederversammlung oder AV Pampa oder wie auch immer. Nein. Du musst, wie verhält sich das? Du musst ganz klar unterscheiden. Also, nach unserer Bundessatzung sieht es so aus, dass bei einer regulären Mitgliederversammlung oder einem Parteitag nur stimmberechtigt ist, wer mit seinen Mitgliedsbeiträgen nicht im Rückstand ist. Das ist § 4 Absatz 4 Satz 2 der Bundessatzung. Allerdings gilt diese Regelung nicht, da wird sie unwirksam, bei Aufstellungsversammlungen für Volksvertretung, also Aufstellungsversammlungen für Kreiswahlvorschläge oder für die Landesliste, weil da steht das Wahlgesetz einfach über der Satzung. Und das Wahlgesetz sagt, jedes Parteimitglied ist stimmberechtigt. Und Parteimitglied ist, wer irgendwann mal den Mitgliedsbeitrag, den Mitgliedsantrag ausgefüllt hat. Und seit Bochum, wer dann halt auch den Mitgliedsbeitrag, den ersten, überwiesen hat. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Auf unseren Parteitagen greift unsere interne Parteisatzung. Korrekt. Auf Aufstellungsversammlungen, die zur Folge haben, dass irgendeine Volksvertretung gewählt wird, greift das Wahlgesetz und da kann auch der säumige Zahler trotzdem stimmen, richtig? Richtig. Er muss alles nur klar. Einmal den ersten Beitrag überwiesen haben. Nein, ja, also er muss einmal den ersten Beitrag überwiesen haben, wenn er Mitglied geworden ist seit dem Bundesparteitag in Bochum, weil erst da steht in der Satzung, dass das Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist. Davor gab es diesen Ausschluss nicht. Da wurde mit dem Mitgliedsantrag, der beim Vorstand eingegangen ist und der angenommen worden ist durch Vorstandsbeschluss, automatisch die Mitgliedschaft wirksam, egal ob gezahlt worden ist oder nicht. Alles klar, Dankeschön. Gut, dann kommen wir in die Stadt Münster. Jo, da bin ich da. Ja, dann fange ich einfach mal an. Also wir hatten Mitte Dezember unsere Kreismitgliederversammlung. Da wurden 2 Beisitzer nachgewählt. Haben sonst weiterhin alle 14 Tage Stammtisch und alle 14 Tage Arbeitskreis Kommunalpolitik. Unsere Aufstellungsversammlung wird voraussichtlich im Februar stattfinden. Also die Abfrage vom Vorstand kam da für uns auch ein bisschen überraschend. Deswegen haben wir es derzeit auf einen Stammtischtermin gelegt. Ja, ist derzeit so geplant. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Dann läuft derzeit von uns organisiert die Sammelbestellung für den Leitfaden für die Ratsarbeit. Wenn ihr da von mir eine Mail bekommen habt oder euch angemeldet habt oder von mir keine Mail bekommen habt, könnt ihr mir das auch jetzt gerne gleich dann noch sagen, dass ich euch dann dementsprechend noch mit in die Liste aufnehme. Da wollen wir zusehen, dass wir das schnellstmöglich über die Bühne kriegen. Da spricht unser Schatzmeister aber derzeit noch mit dem P-Shop, mit dem Tom, wie das mit der mit der ganzen Abwicklung funktionieren könnte, ohne dass uns ein Geschäftstrieb oder ähnliches irgendwie vorgeworfen, nachgewiesen werden könnte. Sind wir derzeit in der Planung für ein weiteres Kommunalwahlcamp in diesem Jahr. Diesmal dann, weil 2014 ja die Kommunalwahlen anstehen, zum Thema Erstellung eines Grundkommunalwahlprogramms für NRW. Klar sind einige Dinge wirklich kommunalspezifisch, aber doch einiges auch übergreifend. Und da wollen wir sowas in der Art wie letztes Jahr am Wasserweg planen. Ja, dann läuft halt auch die Planung der Geschäftsstelle. Da sind unter anderem der Wassel und ich auch im Orga-Team für die Satelliten der Landesgeschäftsstelle. Dann haben wir unseren Regio-Stammtisch, den zweiten Regio-Stammtisch im Dezember auch abgehalten. Daraus entwickelt hat sich dann ein Kandidaten-Grillen, oder ich möchte es jetzt mehr Kandidaten-Check nennen, weil sich doch deutlich mehr Kandidaten für die Bundestagswahl angemeldet haben, also für die AV-Pampa angemeldet haben, als wir zunächst angenommen hatten. Sind jetzt mittlerweile 36, die morgen in Steinfurt da sein werden. Das Ganze wird aber auch wahrscheinlich, hoffen wir, dass es klappt, gestreamt, aber auf jeden Fall aufgenommen und hinterher auf YouTube gestellt. Ein Audio-Stream soll es auch geben. Dazu folgen dann aber über die Mailingliste auch noch weitere Infos. Ja. Viel erzählt. Habt ihr Fragen oder so? Ja, gibt's denn aus eurem, ihr habt ja ein Ratsmitglied, gibt's da irgendwelche Sachen, die interessant sind, die vielleicht auch woanders bearbeitet werden könnten? Bei uns stand ja hauptsächlich die Haushaltsdebatte jetzt im Fokus. Also im Dezember haben wir uns halt alle mit den Sparplänen etc. pp. Beschäftigt. Ja, leider ist es nicht so ausgegangen, wie wir es gern hätten. Es wurde ein Sixpack erarbeitet mit den fünf anderen weiteren Parteien im Rat, OPP, ÖDP, Linke, Grüne, SPD und wir eben. Ja, die SPD hat das Ganze aber dann doch mit dem Arsch dann nochmal einen Tag vor Toreschluss umgekippt und ist der CDU in den Allerwertesten gekrochen. Ja, das war so unser Thema in den letzten Wochen. Verstehe. War leider nicht so erfolgreich. Tja, schade, schade. Braucht ihr denn sonst wie irgendwelche Hilfe bei irgendetwas? Ach, Aktive können wir doch alle gut gebrauchen, oder? Ja, aber vielleicht leihen ja Kreise irgendwie Aktive an euch aus für irgendwelche Projekte. Also jetzt im Moment wird mir nichts einfallen. Also alle, die morgen eh auch kommen wollten zum Kandidatencheck, es wäre super, wenn möglichst viele schon ab 12 Uhr da wären, weil wir doch einiges aufbauen müssen. Technik muss auch aufgebaut werden. Ja, ein bisschen Deko-Krams und so ein Gedöns. Es muss halt einfach ein bisschen schick gemacht werden. Ja, es wäre ganz cool, wenn da vielleicht der eine oder andere schon ein bisschen früher kommen könnte, um zu unterstützen. Und ansonsten, ja, können wir mit Sicherheit dann aber erst im Frühjahr dann Unterstützung gebrauchen, wenn es ums Kommunalbarcamp geht. Aber da sind Pascal und ich in der Orga, in der Planung und da folgen halt erst noch weitere Infos. Ja, super. Okay, dann danke ich dir für die Vorstellung von dem, was in Münster so los ist. Gerne, gerne. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Selbst auch. Dann kommen wir nach Recklinghausen. Ja, genau. Ja, was geht, Joschi? Ach du, ich soll anfangen? Okay. Ja, wir haben ein paar Sachen reingeschrieben. Also wir haben leider zu wenig aktive Glieder. Wir sind zwar 171 Leute, aber davon sieht man nicht viele. Ja, das fast alles sich auch auf drei Städte im Endeffekt begrenzt. Also Castrop, Mahl und Herten. Wobei Mahl jetzt auch noch den Kreis, also die Kreisstadt Recklinghausen so gesehen auch noch als Stammtisch unterstützt. Ja, das davon. Aufstellungsversammlung, ja, wie ich reingeschrieben habe, hat keiner sich drum gekümmert. Bleibt wahrscheinlich wieder an mir hängen, die Planung. Werde ich die nächsten Tage mal in Angriff nehmen. Ja, nächste Mitgliederversammlung, also ich wollte die auf jeden Fall in den ersten Quartal reinquetschen. Meistens liegt es da dran. Ich schlage einen Termin vor, alle sagen ja, aber mal gucken, ob es mal auch wieder klappt. Ich habe ein paar URLs von unten reingeschrieben. Ja, die sind alle auf meinen Namen registriert, weil die Piratenpartei die ja nicht haben wollte. Ach, oben sehe ich gerade unsere Zyklen vom Stammtisch. Ich habe den Link reingepostet, wo die alle aufgeführt sind. Meistens einmal im Monat, viel weiß. Ja, letzte Projekte. Eigentlich ist nicht seit dem letzten Mal viel gelaufen, wegen den Feiertagen. Da war also auch nichts Besonderes bei uns anstehend. Ja, aktuelle Projekte. Wenn wir von Mahl und von Herdenmeister, glaube ich, auch besuchen auch die Ratssitzungen und Ausschusssitzungen. Wenn es geht, natürlich alle. Was immer geht. Wir hatten letztes Mal ein Date mit einem Bürgermeister über Führung von Ratssitzungen, sind dann also davon abgekommen, dass es halt Videoaufzeichnungen gibt, aber da die Ratssitzungen bei uns sowieso audiotechnisch aufgezeichnet werden, um das Protokoll zu erstellen, versuchen wir jetzt die ganzen Parteien zu kitzeln, die Audioaufzeichnung, ja, im Endeffekt fast neutral Intranet von denen oder Internet zu stellen. Ist so das Aktuelle, was wir gerade machen. Ja, gucke ich mal weiter. Jetzt kommt es in Herten. Ja. Ja, da kann ich mal. Ja, da hake ich jetzt mal einmal kurz ein. Was die Projekte angeht, wir haben hier halt zwei sehr aktive Initiativen laufen, die parteiübergreifend sind, wo wir uns mit reingepackt haben. Das ist zum einen das sogenannte Bündnis für Demokratie. Das arbeitet zum einen ganz aktuell gegen rechts. arbeitet auf der anderen Seite momentan einen Stufenplan aus, der halt sich auf die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen zum einen hier in der Stadt Herten, hinterher auch dann übergreift Kreis Recklinghausen bezieht. Das ist ein Projekt, das uns hier sehr, sehr stark am Herzen liegt, weil unsere Unterkünfte hier, die sind unter aller Würde für die Leute, die da untergebracht werden. Und es gibt halt diverse Probleme, bei denen die Stadt dann auch immer fröhlich dankend sagt, nee, sorry, kein Geld. Wo wir jetzt einfach mal so ein bisschen auf die jeweiligen Knöpfe drücken und versuchen halt dann auf der parteiübergreifenden Schiene was in Bewegung zu setzen. Wir haben hier aktuell immer so ein bisschen das Phänomen, unsere Presse am Ort ist SPD gesteuert, ganz eindeutig. Wir haben halt so eine, ja, im Endeffekt seit 60 Jahren eine SPD-Mehrheit im Rat sitzen, die sich dementsprechend natürlich auch in der Verwaltung widerspiegelt. Und die Strukturen aufzubrechen ist extrem schwierig. Ja, was die geplanten Projekte angeht, ich schmeiß den Ball nochmal einmal zu dir rüber, Yoshi. Ja, was hatte ich denn noch geschrieben, geplante Projekte? Ja, eigentlich besonders sonst, wenn es von mir aus. Wir hatten ja unten, hatte ich noch reingeschrieben, ein bisschen Pressearbeit. Was wir machen, also wir versuchen entweder Lokales in der Presse reinzukriegen oder halt irgendwas Interessantes ist, dass wir die Pressemitteilung übernehmen und nur kurz anpassen für uns. Ja, was hier in Mahl vielleicht noch ein bisschen aktueller ist, ist eine Firma der Redmann-Gruppe, also Tierkörperverwertung. Die hatte vor kurzem Antrag auf Erweiterung gestellt, wobei man jetzt sagen muss, dass da, wo die Firma jetzt ist, ja, eigentlich die Erweiterung nur in ein Naturschutzgebiet gehen kann. Die Leute drumherum garantiert nicht glücklich über die ganzen Sachen sind und die Firma wohl auch nicht so das Thema Umweltschutz stark thematisiert in den eigenen Bereichen. Da ist also einiges, was in Hagen ist. Komischerweise, muss man mal wieder sagen, warum auch immer, findet unser Bürgermeister und natürlich auch die führende Partei das alles vollkommen in Ordnung, alles brav, alles gut, sollen sie machen, am besten gestern und Geld her. Da wird auf definitiv noch viel auf uns zukommen. Zurzeit hängen wir uns da nicht rein, wir hören nur zu, aber das wird wahrscheinlich auch in der Hinsicht auch was geben. Ja, darunter steht Aufbau Kommunal, Wahlkreisprogramm. Ja, haben wir alles vor. Manpower zu niedrig und stockt ein bisschen, aber es sind so Anfangsarbeiten schon. Und, ja, dann hatte ich da drunter noch reingeschrieben, Werbemittel fürs Frühjahr, also wenn es mal wieder langsam etwas wärmer wird, wäre es mal schön. Wir haben zwar noch ein bisschen, aber das ist spätestens nach ein, zwei Infoveranstaltungen weg. Ja, was habe ich noch reingeschrieben? Zu viel Piraten mit akuter Piratengrippe. Das ist uns jetzt sogar im Dezember extrem, also mir aufgefallen, dass viele rausgenommen haben. Ich hoffe, dass wir die da legen. Hatte ich noch irgendwas vergessen? Weiß ich, glaube, das war's. Ja, genau, dass wir noch irgendwann unsere Büropiraten wählen müssen. Wir hatten uns zwar entschlossen, welche zu haben, aber keiner fand es für nötig, die zu wählen. War wieder sehr interessant. Das war typisch bei uns. Ja, das war's eigentlich. Das hat sich auch keiner freiwillig gemeldet, ne? Nach der Sitzung, wo es nicht mehr darum geht, sofort gewählt zu werden, habe ich Interessensbekundung wohl gehört, aber nicht direkt auf, ich habe es ja angestoßen, aber keiner fand das für wichtig, einfach den jetzt mal zu wählen oder so oder mal nachzufragen, aber naja. Ja, der Bubi-Mann macht das ja noch irgendwie so quasi kommissarisch, ne? Ja, also wir haben einen, aber wir wollten ihn unterstützen und wir haben uns dafür ausgesprochen, ihn zu unterstützen, aber es hielt halt keiner für nötig, ihn auch zu wählen. Aber das werde ich mal demnächst mal wieder definitiv ansprechen. Ja, ich denke, nach meiner Tage wird sicherlich auch wieder ein bisschen mehr passieren. Und bei uns ist im Moment auch noch relativ ruhig. Ich meine, wir haben hier unsere lokalen Themen zu bearbeiten, die Kontakt zu anderen Parteien und Wählerinitiativen sind da. Also insofern denke ich mir mal, wir werden die nächsten 2 Jahre ziemlich ereignisreich hier verbringen können, was wir halbwegs brauchen für mehr Leute. Auch in der, also ihr seid ja nur viele Städte. Klappt das denn mit der Vernetzung jetzt stückweise besser? Ich würde sagen, jein. Der Punkt ist, wir haben zwar, wie gesagt, es verteilt sich alles auf 10 Kommunen mit 6 aktiven Stammtischen. Bei uns sieht es im Moment aus, wie in Herten haben 3, 4 aktive bei 17 Mitgliedern. In Recklinghausen ist es momentan komplett eingeschlafen. Mahl ist noch relativ aktiv. Aber du kriegst die Leute nicht irgendwie nicht dran. Du kannst die Leute anschreiben, du kannst Mailings rausschießen, du kannst teilweise sogar über die Ortspresse versuchen, die Leute zu den Stammtischen zu holen. Ich meine, wir haben schon 1, 2 Leute kennengelernt, die dann einfach gesagt haben, sorry, ich zahle mal einen Beitrag, ich mache online ein bisschen was, aber ansonsten fehlt mir die Zeit. Das ist halt das generelle Problem. Wir haben bei uns, ich kann jetzt nur für Herten sprechen, auf den Stammtischen taucht eigentlich so durchschnittlich, würde ich sagen, 2, 3 Leute auf. Die gucken sich alles Mögliche an, die reden mit dir, die informieren sich über alles Mögliche, ist ja auch legitim, kein Thema, aber aus irgendwelchen Gründen tauchen die Leute nicht nochmal auf. Ja, muss ich genauso rüberschmeißen, ist bei uns fast auch so. Wobei ja Mal ja im Endeffekt von der Anzahl her die meisten aktiven Piraten hat, mit Gladbeck zusammen. Und es ist so, hin und wieder kommt einer vorbei, reden ist schön hier und da und ganz, ganz selten, dass einer kleben bleibt. Wir haben auch Einkommen so ihren Grund ausmachen können. Also nicht, dass irgendwas so ja als Grund zu werten war, was wir jetzt noch gerade vergessen hatten. Wir wollten einen Wanderstammtisch anbieten, damit wir auch die anderen bis jetzt nicht belegten Städte mal so langsam auch die Ratig im Endeffekt in den Stammtisch einschließen. Ist in Planung und wird hoffentlich auch gemacht. Mal schauen. Bonn hatte der Bernhard eben einen Vorschlag gemacht, also dass man halt interessierten Neuen eine Aufgabe gibt. Könntet ihr euch denn da vorstellen, die dadurch etwas näher zu binden? Ja, ist eine gute Frage. Was für Aufgaben? Also das muss man jetzt sich wirklich überlegen. Uns ist also auch aufgefallen in Richtung Wahlen waren auch so 2, 3, 4 mehr Leute da, die dann auch aktiv was, aber nur in der Wahlzeit gemacht haben und danach lief das dann wieder aus. Die wollten uns einfach nur unterstützen und ja, mal gucken. Vielleicht fällt uns da irgendwas ein in der Richtung. Naja, also zum Wahlkampf ist auch in meiner Erfahrung, kommen sie alle wieder und dann geht's auch wieder aktiv los. Das ist natürlich dann vor allen Dingen in den Zeiten, wo man dann keinen Wahlkampf hat, immer eine Durststrecke. Da müssen wir gucken, dass wir da, wenn wir denn dann einziehen, auch die Leuten in den Räten und in den Parlamenten auch genügend Material geben zum Arbeiten. Und das heißt, da muss dann wirklich auch mal los werden. Okay, dann danke ich euch ganz herzlich für die Vorstellung von dem, was in Recklinghausen so los ist. Und dann würde ich gerne nach Steinfurt kommen. Steinfurt scheint heute noch nichts los zu sein. Aber morgen. Dann Warendorf. Ist jemand aus Warendorf hier? Ja, hallo, ich bin da. Ja, bitte, schieß los. Ja, wir waren ja das erste Mal sozusagen im Dezember von unserem Stammtisch aus mit hier im Mumble. Und ja, das war auch der letzte Stammtisch im letzten Jahr, den wir hatten. Und ja, gefolgt dann noch von dem Regio-Stammtisch in Münsterland in Münster, von dem gerade Sasa berichtet hat, bei dem wir dann auch ein gebietsbeauftragten Team bestimmt haben. Und das ist auch an den Vorstand weitergegeben worden, die Information, wer der Ansprechpartner ist. Ja, jetzt hatten wir am Donnerstag unseren ersten Kreisstammtisch wieder in Oelde und waren die ersten, die Andys drogenpolitischen Vortrag hören durften. Und der war wirklich klasse. Kann ich also wirklich nur empfehlen, ihn einzuladen. Es wird das Thema mal ganz anders angegangen, als man sich so denkt. Da ging es um die geopolitische Dimension und auch die Herleitung gesellschaftlichen Relevanz des Drogenproblems. Also wirklich ganz toll gemacht. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, und an dem Abend wurde auch unser im Kreis erster fester Stammtisch gegründet in Oelde. Der nächste Oelder Stammtisch wird dann am 24. Januar stattfinden. Und unser nächster Stammtisch beziehungsweise unser nächster Termin hier im Kreis ist jetzt die Kreismitgliederversammlung am kommenden übernächsten Sonntag am 13.01. Wobei das Hauptthema sein wird, wollen wir Büropiraten wählen oder einen Kreisverband gründen? Und hierzu hätte ich jetzt auch direkt einen Hilferuf abzusetzen. Und zwar möchten wir alles, was vorgetragen wird und abgeben. Und ich würde mich freuen, wenn sich ein aktiver Büropirat bereit erklären würde, uns die Arbeit des Büropiraten vorzustellen. Wenn sich da vielleicht gleich jemand melden würde, das wäre ganz toll. Ja, der nächste Kreisstammtisch, den Termin haben wir noch nicht festgelegt. Das wollen wir dann auch auf der Kreismitgliederversammlung festlegen. Genauso, wann die Aufstellungsversammlung stattfinden soll. Das wollen wir dann auch da besprechen. Ja, neu ist, wir haben unsere Mumble-Termine, die wir seit, ich glaube, Oktober machen wir das, einmal die Woche. Das haben wir jetzt geändert, damit auch verschiedene Wochentage drankommen. Haben wir jetzt gesagt, wir wollen am 2., 10. und 20. jeden Monat um 20 Uhr unser Kreismumble machen. Ja, und das ist jetzt eigentlich auch so alles Neues. Was wir diesen Monat noch machen werden, wir werden die Warendorfer Redaktion der Westfälischen Nachrichten besuchen, um uns mal einen Einblick in die Arbeit der Redakteure hier im Kreis zu verschaffen. Und das ist so, würde ich mal sagen, kurz und knapp das, was uns im Januar bewegt. Habt ihr ja einiges vor. Gar nicht schlecht. Also ich werde ja bei euch auf der Mitgliederversammlung sein. Der Ruden hat jetzt auch gerade schon seine Hilfe angeboten. Vielleicht kann der ja dann auch was zu sagen, auch wenn er noch recht frisch als Büropirat dabei ist. Ansonsten glaube ich, dass ich auch ganz gut Auskunft geben kann über Büropiraten, weil ich das Piratenbüro im Bergischen Land vor über 2 Jahren mitgegründet habe. Auch die Ordnung für die Büropiraten größtenteils geschrieben habe. Ich glaube, da kriegt er schon eine kompetente Information auch. Frage, bei den Büropiraten, hat dann nach deiner Empfehlung der Presspirat das alleinige Recht, die Pressemitteilung rauszugeben? Das ist halt immer eine Frage, wie man das ausgestaltet. Man braucht halt jemanden, der halt für die Piraten in dem Kreis spricht und der kann dann halt, der hat dann halt die Legitimation, wenn man so den Standard-Büro-Piraten nimmt, für die Piraten im Kreis zu sprechen. Dadurch, das wurde ihm ausgesprochen auf der Mitgliederversammlung, nicht die Mitglieder des jeweiligen Kreises. Als einziger würde ich auch bejahen, wenn es darum geht, im Namen der Piraten dieses Kreises zu sprechen. Andernfalls kann natürlich auch ein Arbeitskreis für sich selbst sprechen. Dazu ist das bei uns so, dass sich der Büropirat die Legitimation holen muss von 2 anderen Mitgliedern im Kreis, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, durch irgendwie einlesen und bestätigen mit dem Namen. Genau, also ein 4- oder 6-Augen-Prinzip halte ich auch für unabdingbar, allein schon um Rechtschreib- und inhaltliche Grammatikfehler und so weiter zu verhindern. Wir haben ja hier auch ein paar Büropiraten noch in der Konferenz hier. Vielleicht können die ja auch noch was dazu sagen. Ich scheine nicht mehr zuzuhören. Also ich kann nur sagen, wir machen es bei uns so, dass ich zum Beispiel eine Pressemitteilung mache, stelle sie ins Pad und dann haben die anderen Kollegen aus der Crew die Möglichkeit, 2 Tage zu lesen und nach 2 Tagen geht das Ding raus. Also wir haben bei uns dafür 2 Pressepiraten, die das ja hauptamtlich in die Wege leiten und dann haben wir das 6-Augen-Prinzip, das heißt 6 Leute sollten über die Pressemitteilung rübergucken und dann ist meistens raus. Ich habe noch eine Frage, Salva. Du sagtest, das wäre ein sehr interessanter Vortrag über Drogenpolitik gewesen. Könntest du vielleicht mir mal einen Kontakt irgendwie da beschaffen? Der Kontakt steht auch im Pad, falls du schon im Pad bist, ganz oben. Da hat der Andi nämlich auch eine Seite im Wiki angelegt. Da steht alles drin, was so über diese Vorträge zu wissen ist, wie man da drankommt. Also ihr müsst dafür nichts bezahlen. Der Landesverband zahlt die Reisekosten vom Andi. Alles, was ihr zur Verfügung stellen müsst, ist halt ein Raum, ein paar interessierte Leute. Und dann kommt der Andi zu euch. Alles klar. Kann es sein, dass das Bett gestört ist? Ich komme nämlich überhaupt nicht rein. Also bei mir läuft das sehr flink, sehr gut. Und bei mir auch. Kann es sein, dass er falsch im Pad gelandet ist? Das ist möglich. Also ich habe das Pad jetzt nochmal gepostet, obwohl der Goxi das hier sehr periodisch macht. Oh, danke. Jetzt bin ich auch drin. Alles klar. Gut. Ja, vielleicht, Ralf, bist du noch da? Ja. Dann kannst du ja vielleicht noch mal was zu den dezentralen Landesbüros sagen. Ich wollte kurz noch einhaken, weil ich zu Borken noch was sagen wollte. Ich war im AFK genau, als richtig. Genau, das wäre schön, ja. Also Kreis Borken ist auch beteiligt an der Aktion, die morgen in Steinfurt läuft. Da ist wahrscheinlich eben schon einiges zu gesagt worden. Und ansonsten ist hier im Kreis winterliche Ruhe im Moment. Wir haben den letzten Infostand noch Anfang Dezember gemacht in Öding, in dem wunderschönen kleinen Dorf Öding mit 3000 Einwohnern und haben da auch einige Dinge flyern können, aber es war im Bereich von so mehreren Supermärkten, man merkte in dieser Vorweihnachtszeit, waren die Leute einfach nur noch auf Einkaufen aus und es war während der 3,5 Stunden, die wir den Infostand gemacht haben, kein einziger am Stand gewesen, aber wir sind halt losgegangen, haben die Leute dann an den Autos angesprochen, haben speziell wieder mit den Säbeln die Kinder natürlich begeistern können. Und dadurch war das dann doch noch eine ganz vernünftige Geschichte. Ja, ansonsten machen wir unsere Direktkandidatenaufstellungsversammlung mit mehreren Wahlkreisen zusammen, wahrscheinlich 3 oder 4 hier aus Coesfeld, Borken und Steinfurt zusammen, am 3.3. in Coesfeld. Und da ist jetzt ein Doodle gelaufen dazu und wird dann entsprechend auch nochmal offiziell Landesverband für die Einladung mitgeteilt. Ja, und ansonsten sind wir hier im Moment über den Daumen. Daumen circa 10-12 aktive Piraten und bei den Stammtischen war im Dezember aber auch nicht viel los, weil einfach durch die Vorweihnachtszeit Leute viel anderes um die Ohren hatten und ich denke, das wird aber jetzt morgen sicherlich ganz schön werden und danach dann in Richtung AV Pampa und dem dann nahen Frühling sich dann auch wieder deutlich beleben. Alles klar, ja, gut. Dann braucht ihr sonst irgendwelche Hilfe? Ich werde mich auch in das Pad eintragen dafür das Fähnchen. Und ansonsten denke ich mal, haben wir jetzt im Moment kein größeres Projekt. Das geht, denke ich, da los, wenn bei den Stammtischen jetzt auch wieder mehr Teilnehmer dabei sind, dass wir Projekte vereinbaren und melden uns dann individuell. Okay. Gut, ja, dann will ich erstmal Ralf die Chance geben, noch was zu sagen und dann würde ich nochmal die Frage stellen, ob irgendjemand bisher noch nicht dran gekommen ist. Ja, danke schön. Zum einen wollte ich mal kurz was zu den Fähnchen sagen. Also die in dem Pad sind ja schon sehr viele Anfragen gelaufen. Da sind wir schon über 15 und dementsprechend habe ich jetzt auch schon alles in die Wege geleitet, dass wir relativ kurzfristig wieder die Tischflex im Bestand haben, sodass ihr die dann verbindlich über den Werbemittelshop in dem Verwaltungsportal bestellen können. Ich denke mal, dass wir das kurzfristig haben, einen Umlaufbeschluss gemacht, also gerade einen Antrag gestellt an den Vorstand und dementsprechend denke ich mal, geht das relativ schnell. So viel zu dem. Also das Pad war nur eine Bedarfsanalyse und daraufhin habe ich jetzt die Bestellung organisiert. Gut, dann hatte der Alex gefragt, ob ich was zu dem Thema Landesgeschäftsstelle und Satelliten sage. Ja, wir haben dort in einem Team jetzt länger erarbeitet, wie sowas aussehen kann, haben eine Umfrage gestartet, haben die verschiedenen Kreise alle angeschrieben, um das Interesse abzufragen und auch abzufragen, wie die Aktivitäten derzeit sind, was lokale Büros angeht. Haben dort auch im Anschluss noch eine Mail über die NRW-Infoliste geschickt, auch mit einem Link zu einer Google Docs-Tabelle, um dort das Ganze mal zusammenzuführen. Das Konzept ist jetzt eigentlich in der finalen Bearbeitung. Eigentlich wollten wir das diese Woche fertiggestellt haben. Ich habe aber zum Beispiel den Termin verschwitzt und dementsprechend werden wir das nächste Woche hoffentlich fertigstellen. Wenn bei euch irgendwo noch die Informationen nicht angekommen sind, dass wir eine Landesgeschäftsstelle und Satelliten aufbauen wollen, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, euch zu melden, wenn Interesse besteht, da lokal Unterstützung zu leisten für den Aufbau solcher Geschäftsstellen. Wir haben ja. Darf ich dabei kurz noch was zu sagen? Aber sicher doch. Also ich bin ja auch mit Ralf zusammen im Orga-Team. Es wäre ganz klasse, wenn ihr noch nichts davon erfahren habt und uns noch keine Rückmeldung gegeben habt, wenn ihr alle Informationen gleich in das Google Docs-Dokument eintragt. Also gleich wirklich alle Informationen rein, umso mehr Infos wir haben, umso mehr können wir auch im Endeffekt dann bewerten, weil es können natürlich nicht alle Städte unterstützt werden. Wir haben ein Budget von 24.000 Euro vom Landesvorstand und das muss natürlich vernünftig aufgeteilt werden. Also damit würdet ihr uns wirklich enorm die Arbeit erleichtern, wenn alle Infos direkt in die Tabelle eingetragen werden. Und ich kann auch noch was sagen, das nächste Treffen ist am nächsten Mittwoch, dem 9. um 20 Uhr im Mumble NRW Konferenzen, Konferenzraum 1. Genau, und ich wollte noch dazu sagen, ihr was in der Tabelle eintragt, was bisher noch nicht dort drin stand und ihr euch noch nicht gemeldet hattet, schickt trotzdem eine Mail an die Adresse, die wir angegeben haben. Ich poste die gleich auch nochmal hier, weil damit ist sichergestellt, okay, da ist was Neues reingekommen und das können wir dann noch weiter mit bearbeiten, damit wir auch den Überblick bekommen, wo kommt's her. Welches ist denn das Pad? Das würde viel mehr immer interessieren, die Liste, die finde ich ja nicht. Ich schicke beides gleich nochmal rein. Ich lese es nochmal. Ich schreibe es hier ins Pad mit rein. Ja, danke. Also ganz oben im Pad ist auch das Anschreiben, was an die Kreisverbände und Piratenbüros ging und an die Abgeordneten. Das ist da nochmal zitiert als auch verlinkt. Der Frankenfeld hat gerade noch eine Frage in den Chat reingeschmissen, dass wir auf die Fragen antworten sollten. Mails in dieser Richtung kamen zu Wolf, da würde ich dich wirklich bitten, komm doch in die Mammelsitzung, dann können wir dir das genauer erzählen, weil das echt super aufwendig wäre, da allen zu antworten. Am 9. geht aber nicht, da ist auch das Kandidatengrillen in Olpe, das geht nicht. Okay, ich habe gerade festgestellt, dass aus dem Regierungsbezirk Köln die Stadt Köln plötzlich irgendwie nicht mehr so in der Liste war. Ich habe die jetzt mit eingefügt. Ist denn jemand aus Köln hier? Sonst hätte ich garantiert gemeldet. Die Kölner, die merken das, wenn man sie unterschlägt. Also, okay, wahrscheinlich. Okay. Ist sonst noch jemand hier, der noch nicht seinen Bericht abgeben konnte? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, okay. Auf jeden Fall allen, die hier waren, danke ich ganz herzlich. Nee, stopp. Ich wollte noch mal kurz was zum gemeinsamen Wahlprogramm sagen. Und zwar waren vielleicht nicht alle gestern mit dabei. Es geht darum, dass wir für die nächste Bundesparteitag ein gemeinsames Wahlprogramm erstellen, was dann zügig verabschiedet werden kann. Dass also Anträge, die ähnlich sind, dass die dann abgeglichen werden, vielleicht zusammengefasst werden in einigen wenigen Anträgen und dass alle Beteiligten gemeinsam daran arbeiten. Und dafür haben wir eine Wiki-Seite eröffnet, die nennt sich auch gemeinsames Wahlprogramm und da sind schon die meisten Anträge sind schon eingestellt, aber noch nicht alle und wir haben einen Moment, ich poste jetzt mal einen Link. Oder der steht auch im Pad drin, ganz unten. Da ist die erste Seite, wo die Anträge nach Gruppen sortiert sind und da haben wir auch dann von den einzelnen Arbeitsgruppen haben wir Mumble-Termine eingestellt und dann es wäre sinnvoll, dass alle, die einen Antrag, die dann zu diesen Gruppen passen, beim Bundesparteitag in Bochum eingereicht hat, bei dem Stammtischtermin dann melden würde und sich mit den anderen bei dem Mumble-Termin melden würde und mit den anderen Piraten, die zu diesem Thema Anträge haben, absprechen würden, dass gemeinsam dran gearbeitet werden kann. Dass wirklich dann keine doppelten und keine konkurrierenden Anträge beim nächsten Bundesparteitag eingereicht werden und deswegen entsprechend mehr Anträge auch geschafft werden. Ja. Hat man mich verstanden? Ja. Gut. Ja. Ich habe noch einen kleinen Vorschlag zu machen. Ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt. Das kam mir gerade eben so ein bisschen in den Sinn. Jetzt sind ganz viele Aufstellungsversammlungen und ganz viele Leute beschäftigen sich ganz oft mit der Organisation dahingehend. Gibt es irgendwie so eine Art Checkliste für eine Aufstellungsversammlung, wenn man jetzt zum Beispiel in seiner eigenen Stadt, in seinem eigenen Kreis was machen möchte? Ja, die gibt es und ich werde auch mit, allen Aufstellungsversammlungen gibt es jemanden, der die Akkreditierung macht und mit den Leuten werde ich in der nächsten Woche dann auch nochmal in Kontakt kommen, also zumindest diejenigen, die jetzt in den nächsten Tagen ihre Aufstellungsversammlung haben und dann werde ich das auch nochmal ganz haarklein durchspielen, wie das Ganze abzulaufen hat, also da brauche ich keine Sorgen zu machen, da bin ich voll involviert bei. Ging mir jetzt eher so darum, dass man Raum plant, dass man sagt, okay, man braucht hier und die Wählkarten, die und Wählkarten und so, um sowas ging es allem, weil da müssen sich ganz viele Leute halt Gedanken machen, was man alles braucht, dass man einfach eine kurze Checkliste erstellt, was man wirklich benötigt, wie man einen Antrag stellt, um das Geld für so eine Aufstellungsversammlung halt nachher wieder zurückzubekommen, wenn man halt den Raum mietet und sowas. Darum geht es. Ja. Okay, ich nehme das jetzt mal mit auf. Sowas gibt's bisher so nicht. Also ich wollte das halt mit den Leuten so im Vorfeld der Versammlung besprechen. Dann werde ich da nochmal eine Checkliste ins Wiki hauen und dann auch die verbreiten, sodass auch jeder das mitbekommt. Ich habe jetzt gerade mal eben ein Piratenpad aufgemacht. Vielleicht können wir da irgendwie zusammen dran arbeiten. Okay. So, sonst noch jemand, der die Gunst der Stunde nutzen möchte? Möchte ich gerne. Ich war heute in Osnabrück, um Wahlkampfhilfe zu leisten für eine Landtagswahl. Und ich kann nur sagen, wer irgendwie noch Zeit hat, ab nach Niedersachsen. Der Wahlkampf in Niedersachsen ist definitiv anders, als wir ihn hier in Nordrhein-Westfalen erlebt haben. Und die haben es definitiv schwerer, die Piraten dort, und können sich über jeden, der mit einem netten Lächeln und guten Informationen auf Passanten zugehen kann, wirklich nur freuen und können es bitter brauchen, würde ich mal sagen. Das Reisebüro organisiert Reisen oder Mitfahrgelegenheiten, das ist richtig, gell? Bitte? Das Reisebüro organisiert doch Mitfahrgelegenheiten. Hast du den Link gerade nochmal da vielleicht? Nee, den habe ich jetzt nicht da. Den müsste ich mir jetzt auch irgendwo aus der Mailing-Liste. Reisebüro@piraten.de eben einfach in Google Reisebüro und Pirat geben, kommt das sofort. Danke. Steht jetzt auch unten im Link im Bett. Oh, gut. Chat. Ja, ich kann das auch nur nochmal bekräftigen, was Pia gesagt hat. Ich war heute auch mit in Osnabrück zum 42-Stunden-Infostand, den die da starten. Und die brauchen echt viel, viel, viel mehr Manpower. Also echt, wenn ihr Zeit habt, fahrt runter und unterstützt die da vor Ort. Ja, hatte ich jetzt mit zwei anderen Leuten noch nächstes Wochenende vor. Es kollidiert jetzt ein bisschen mit dem Termin, den ich gerade so abgesprochen habe. Deswegen wollte ich gerade nochmal, wann? Und du meintest jetzt um 16 Uhr Darkwind, ne? Warndorf ist ja direkt um die Ecke. Da fährst du bis Osnabrück eine Stunde oder so. Ja, wir sind in Oldenburg. Ja, Oldenburg. Also ich denke auch, also Osnabrück ist immer noch einer der Orte, wo am meisten Piraten, also die brauchen auch Hilfe, aber es gibt viele, gerade Landkreise in Niedersachsen, die brauchen richtig Hilfe, weil die haben nur ein, zwei Piraten im ganzen Landkreis und kriegen dann natürlich selber kaum was gebacken dann. Ja, wir wollen jetzt nach Oldenburg, weil halt einer der Piraten, die im Kreis sind, aus Oldenburg kommt und entsprechend seinen Kameraden da Schützenhilfe geben wollte. Ja, sonst kann ich auch noch sagen, also die Braunschweiger, die suchen auch noch dringend Hilfe. Wir waren zwischen den Jahren zwei Tage in Braunschweig und haben fleißig Plakate gelocht und auch ein bisschen was plakatiert und geflyert. Und die haben massig Plakate da, aber haben keine Leute, die sie aufhängen. Also Braunschweig suchte auch definitiv noch Unterstützung. Wobei Olaf B. hat ja ein schönes Video dazu gepostet, wo die Jasperallee zugepflastert haben. An einer Allee, die so eine Art Ringstraße ist, haben die 120 Plakate aufgehängt und es sind bisher nur zwei oder drei Großplakate der CDU auf der ganzen Strecke und daneben hängen jetzt die Plakate Trau keine Plakate, also da haben die Piraten schon ganz harte Arbeit geleistet. Ja, an ja. Jedem Baum. Verlinkt doch einfach mal dieses Video, so sieht ja jeder mal seine eigene Meinung dazu bilden. Ich fand's total großartig, aber man muss da halt immer sehen, es sind wirklich fast eigentlich nur so zwei, drei Leutchen, die da regelmäßig plakatieren und nächtelang plakatieren und ja, die gehen auch schon echt so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Und es sieht halt nicht überall aus. Es gibt halt auch noch, ist ja nicht nur die Jasperallee, sondern da ist ja noch viel, viel drumherum und da werden echt noch trotzdem Leute gebraucht, weil das sind halt einfach zu wenige. Fidelis sagt, kannst du mir mal Kontaktadresse nach Braunschweig geben, weil ich bin nächste Woche in Wolfenbüttel. Klar, kann ich machen. Wie kann ich dich denn kontaktieren? Also mich findest du unter Fidelis Amica sowohl auf Twitter als auch im Wiki. Da ist auch meine Mailadresse. Klaus TH, müssen wir doch an der Sprache erkennen. Ach, Klausi, ja. Aber ich glaube, ich habe trotzdem keine Kontaktdaten von dir. Wir sehen uns immer nur auf irgendwelchen Veranstaltungen. Boah, die Post rein. Sonst im Zweifel immer im Benutzerprofil nachgucken. Die meisten Piraten haben da irgendwelche Kontaktdaten drin. Jo, bei mir ist sogar die Telefonnummer drin. Ja, posten Sie doch einfach gerade hier in den Chat. Okay, gut. Wenn es sonst weiter keine hochoffiziellen Regio-Mumble-Themen mehr gibt, dann würde ich diese Sitzung gerne jetzt schließen. Nichtsdestotrotz kann hier die Diskussion natürlich weitergehen, aber dann würde ich den offiziellen Teil jetzt erstmal beenden und danke euch an dieser Stelle allen, die hier berichtet haben, allen, die zugehört haben, für eure Anwesenheit. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.